Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hallo hier im Dicken Engel mit, ich glaube, fast 300 Zuhörern im Moment gerade über Nebelhornradio und hier live im Dicken Engel. Wir haben heute ein Leak. Wutze, erzähl doch mal, was für ein Leak. Worum geht's denn heute? Ich würde sagen, ich fange erst mal chronologisch an. Also es geht um ein Leak einer Rechtsanwaltsfirma U plus C in Regensburg. Wie alle wissen, seit 2 Tagen gibt's das Nebelhornradio tatsächlich erst online. Sekunde. Weiß blöd, wenn man sich ständig selber hört. Also gibt das jetzt seit 2 Tagen und just am 3. Tag erreicht mich ein Anruf. Ich habe Unterlagen, rein Vertragsnatur. Ich habe Unterlagen zu diversen Klageschriften, mit deren die Firma UNC andere Firmen überschüttet. Und wir haben Abrechnungsdaten. Die sind leider noch nicht online, weil die noch anonymisiert werden müssen, aber kein Problem. Es geht im Grunde um Folgendes, und zwar um die gesamte Abmahnindustrie und deren Machenschaften. Wir haben den einen Vertrag exemplarisch online gestellt auf der Webseite. Er ist für jedermann zu sehen und er zeigt relativ deutlich, wie diese Industrie funktioniert. Ich kürze das mal ab, weil wir haben ja genügend Leute, die uns dazu eine Aussage noch machen können. Ich kürze das mal ab. Insofern, salopp gesagt, 60% der Einnahmen sind für den Anwalt, 30% der Einnahmen sind für den Rechteinhaber und die restlichen 10% sind für Gerichtskosten. Also das ist im Grunde genommen so der Stand der Dinge, dann mal kurz zusammengefasst. Das kurz zur Einleitung. Darum geht's. Das hat uns gestern erreicht. Das hat mich ganz viele Telefonate gekostet heute, ganz viel Arbeit, wenig Schlaf. Aber bitte, Dirk, jetzt für dich. Jetzt, ja. So, wir haben ja hier nicht nur den Putzer auf dem Podium, sondern ganz, ganz viele Leute. Und weil wir jetzt so viele Menschen haben, die nicht sehen, wenn ihr sprecht, deswegen würde ich euch gerne der Reihe nach kurz vorstellen und mit eurer Stimme verknüpfen, indem ihr ein paar Worte über euch sagt. Wir fangen von oben nach unten an. Da haben wir den Bruno Kramm. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Die meisten der Piratenpartei kennen mich. Ich war bayerischer Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Ansonsten bin ich seit Anfang 2012 der Beauftragte fürs Urheberrecht der Piratenpartei. Trifft sich auch ganz geschickt, da ich gleichzeitig seit gut 25 Jahren eine Plattenfirma mache und daher beide Seiten kenne der urheberrechtlichen Industrie. Und den Datenpirat. Ja, ich bin der Datenpirat, bin im Kreisverband Köln tätig und habe bei dem ganzen Leak eine vermittelnde Rolle gespielt und werde auch später als Proxy für den Whistleblower hier zur Verfügung stehen. Genau, wir machen so eine Art Mini-Tor-Netzwerk, ne? Und dann haben wir den Daniel Domscheit-Berg, DDB- hier im Mumble. Ja, hallo, der Daniel. Auf der Webseite steht fälschlicherweise so ein bisschen, dass ich ein Whistleblower bin. Zumindest kann man das so verstehen. Das stimmt nicht so ganz. Also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ich habe eine Zeit lang mich mit dem WikiLeaks-Projekt beschäftigt und bin in dem Umfeld jemand, der sich vielleicht mit Whistleblowing gut auskennt und somit vielleicht aus der Perspektive hier heute ein bisschen beitragen kann. Ansonsten beschäftige ich mich halt eben mit diesem Spannungsfeld, würde ich mal sagen, zwischen Geheimhaltung und Transparenz. Und ja, wenn ich dann heute Abend hier irgendwas Sinnvolles beitragen kann, freue ich mich. Bin sehr gespannt, um was es hier geht. Bekannt aus Film und Fernsehen, Daniel, du kannst bestimmt was Sinnvolles beitragen. Thorsten Wirth, Inside X hier. Ja, hallo. Ja, ich bin jetzt neu gewählter Bundesvorsitzender. Ich war schon mal 2009 bis 2010 im Bundesvorstand, also im Bundesvorstand tätig, als politischer Geschäftsführer. Damals hatten wir schon einen Fall, wo wir auch Dokumente von WikiLeaks aufgenommen und aufgearbeitet haben. Damals ging es um den Fall Kornmeier DigiProtect. Das haben wir auch sehr stark nach vorne gebracht und auch alle Nase lang darüber berichtet, zusammen mit Gulli. Von daher bin ich, glaube ich, in dem Thema eigentlich auch recht gut drin. Wir haben zusammen mit dem Chefredakteur von Gulli also die ganze Sache auch sehr nach vorne gebracht und ich glaube, wir haben auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Diskussion um gewerbsmäßige Abmahnung in Deutschland etwas breiteres Gehör gefunden hat. Nur mal so viel dazu. Danke, Thorsten. Dann der Dirk Monopol, der euch durch den heutigen Abend führen möchte, und der NetNerd, Daniel Schwert. Hallöchen, Daniel Schwert ist mein Name. Ich bin für die Piraten im Nordrhein-Westfälischen Landtag, dort als netz- und medienpolitischer Sprecher tätig. Und zu den Abmahnungen ist zu sagen, diese ganze Abmahnindustrie hat uns da auch schon parlamentarisch beschäftigt. Wir haben also da auch mal einen Antrag eingebracht, wo es um die Störerhaftung ging. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Element innerhalb dieser Abmahnpraxis, dass man also Leute verknackt, die es nicht gewesen sind und auch nicht gewesen sein müssen, einfach aus der Tatsache, dass ihr Anschluss benutzt worden ist. Da haben wir glücklicherweise sogar einen erfreulichen Punkt machen können in der Beschlusslage. Ist ein entsprechender Entschluss dann angenommen worden. Aber da gibt es natürlich noch sehr viel mehr zu tun im Bereich Abmahnung und der Abmahnindustrie, die Geschäfte zu vermiesen. Und ja, das werden wir in Zukunft auch weitermachen. So, und telefonisch, danke Daniel, und telefonisch zugeschaltet über die Zip2Mumble-Bridge Nummer 5, der Christian Solmecke. Christian. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt aus Köln für Internetrecht. Und wir hatten von den Piraten relativ frühzeitig schon die Mandatsvereinbarung vorgelegt bekommen zur Prüfung mit der Fragestellung, kann man sagen, dass diese Mandatsvereinbarung rechtswidrig ist. Wir haben da ein Gutachten erstellt, was jetzt auch online gestellt worden ist. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, die ist illegal und das passte ganz gut in unser Themenfeld. Seit 7 Jahren sind wir in der Verteidigung der abgemahnten Tauschbörsennutzer tätig und wir konnten ein, ja, kann man fast sagen, bahnbrechendes Urteil Ende letzten Jahres vor dem Bundesgerichtshof erstreiten. Das ist das sogenannte Morpheus-Urteil. Danach heißt es, Eltern haften nicht für ihre Kinder, müssen nicht beim Internetsurfen neben ihren Kindern sitzen und brauchen sie auch nicht belehren, sofern es keine Anhaltspunkte gibt, dass die Kinder irgendwie Mist im Netz bauen. Und jetzt sind wir auch auf der Seite der Betroffenen in den aktuellen RedTube-Abmahnfällen. Da haben wir jetzt rund 600 Leute, die wir vertreten und ja, beobachten mit Spannung all die Rechtsfragen rund um Streaming, rund um Abrechnungsgebühren der Anwälte, rund um Auskunftsbeschlüsse. Da gibt es also eine Menge offener Rechtsfragen, die jetzt auf uns zukommen werden, die stückchenweise geklärt werden müssen. Super, dankeschön. Dann der Wutz 2 ist raus. Super, wer ist Flo FX? Raus hier. Und dann würde ich euch bitten, dass ihr über den aktuellen Fall dieser RedTube-Abmahnung vielleicht mal ein kleines Wort erzählt und dann einen Blick zurückwerft in das, was da in 2011 passiert ist. Wer würde das denn gerne tun von euch? Also, ich kann ja einfach mal loslegen. Oder wer ist da, der es macht? Ja, Christian, mach doch einfach. Gerne, Christian. Ja, also wir haben Wind bekommen von der Sache am letzten Donnerstag. Da hieß es eben, erste Streaming-Abmahnung in Deutschland. Das war ein Novum. Wir hatten uns mit dem Streaming beschäftigt, seit Kino.to hochgenommen worden ist. Und dann war immer interessant, wird es auch strafrechtliche Ermittlungen gegen die Nutzer von Kino.to geben? Gab es vor 4-5 Wochen angeblich gegen jemanden, der einen Premium-Account hatte und sich bei Duckload, dem hinter Kino.to stehenden Provider, was runtergeladen hatte. Das fand ich schon eine ziemliche Sensation, dass also gegen Streaming-Nutzer ermittelt wird. Da war das aber noch klar. Die hatten bei Duckload einen Premium-Account und so konnte man an den Nutzer rankommen. Gulli hatte das damals berichtet. Und jetzt war natürlich die Sensation, dass mehrere 10.000, so da gehe ich jedenfalls von aus, auf alle Fälle müssen es über 10.000 sein, Streaming-Nutzer von RedTube abgemahnt worden sind. Rechtlicher Hintergrund, RedTube ist eine Porno-Plattform. Von den faktischen Gegebenheiten, was ähnliches wie der ganz klar jedem bekannte Plattform YouTube. Und die Besonderheit auf RedTube war, dass sich dort, ich glaube, 4 oder 5 Pornofilmchen befanden, die dort ohne die Einwilligung der Rechteinhaber waren. Und jetzt sollten all diejenigen abgemahnt werden, die diese Filmchen geschaut haben, wohlgemerkt nur geschaut haben, nicht heruntergeladen haben. Die Auskunftsbeschlüsse hatte Rechtsanwalt Daniel Sebastian seinerzeit beantragt. Der konnte aber die Menge an Abmahnungen nicht verschicken und hat sich Hilfe bei der Kanzlei U plus C geholt. Naja, und die hat dann eben die Deutschen mit der ersten riesigen Streaming-Abmahnwelle Ende letzter Woche überrascht. Und die Auswirkungen medial sowieso erleben wir noch bis heute. So, und warum ist da ein Unterschied zwischen Streaming und Runterladen und weswegen ist das mit dem Streaming jetzt so komisch? Also der wesentliche Punkt ist ja, dass Streaming letztendlich im Gegensatz jetzt zum File-Sharing, wo eben jemand in der File-Sharing-Tauschbörse eben gleichzeitig auch bietet, wo dann eben argumentiert wird, es ist eine gewerbliche Verletzung nach § 101 und da ist dann die Herausgabe der Daten des Nutzers so gerechtfertigt. Da gibt es auch das Urteil Naidu dazu. Es ist im Falle des Streamings eigentlich, man könnte einmal sagen, die Privatkopie oder aber man kann natürlich auch ganz klar sagen, ich glaube, es ist § 44, Herr Solmecke kann mich da bestimmt korrigieren. 44a, genau, der besagt, dass das natürlich in dem Fall eine Schranke des Urheberrechts ist, weil das Ganze ein technischer Vorgang beim Durchleiten ist. Jetzt wird natürlich argumentiert, dass so eine Datei dann letztendlich in den temporären Speicher auf der Festplatte landet und dort bleibt. Das finde ich natürlich eine sehr, sehr haarsperrische Argumentation, weil es natürlich auch vom jeweiligen Betriebssystem abhängig ist, ob nun wirklich die Daten in dem Temp-Speicher auf der Festplatte bleiben und ob das dann wirklich auch eine Kopie ist, weil natürlich immer noch die Frage offen bleibt, ob es nicht eine gesetzmäßige Privatkopie im Sinne von § 53 ist. Vielleicht kann ich da mal kurz eingreifen. Es geht nicht einmal darum, ob die Sachen auf dem Temp-Speicher der Festplatte liegen. Das wäre ja noch zu vertreten. Die gesamte juristische Diskussion dreht sich um 3 Sekunden im RAM, also im Arbeitsspeicher des Computers, selbst wenn temporär nichts heruntergeladen worden ist. Und da muss ich sagen, dann muss man die Diskussion möglicherweise auch auf die Grafikkarte erweitern. Die hat auch Speicherelemente. Vielleicht hat so ein Bildschirm auch Speicherelemente. Wenn wir also so weit sind, solche Buffer-Elemente als Kopien anzusehen, dann gute Nacht, weil in diesen Speichern ist alles Mögliche und da kann auch das normale Surfen durchs Web schon zur Gefahr werden. Ganz genau. Das ist nämlich die große Gefahr, dass dadurch letztendlich die grundlegende Struktur des Internets, die eben basiert auf Links, in Frage stellt. Denn niemand kann den Inhalt, der jetzt hinter einem Link steht, im Voraus feststellen, ob das eine Urheberrechtsverletzung ist oder nicht. Also das ist natürlich, würde dieses Urteil Schule machen. Es ist ein Tür- und Toröffner für immer hanebücherne Abmahnung. Was natürlich wesentlich damit zu tun hat, dass gerade in Deutschland, also Urteil des BGHs und das dürftige Reformkörbchen 3, was eben die europäische Infosorg-Richtlinie umsetzen soll, alles dazu geführt hat, dass wir einfach dort gar keine klare rechtliche Lage haben, die es eben gerade auch ermöglicht, immer wieder solche neuen Dinge durchzusetzen. Dass aber in diesem spezifischen Fall, und das finde ich gerade sehr spannend, im Falle des Streamings Adressen rausgegeben wurden, ich glaube, das war beim Landgericht Köln, das sich da scheinbar hat überrumpeln lassen, da ist natürlich, finde ich, auch noch eine große Frage, ob das Ganze nicht sogar strafrechtliche Konsequenzen hat, dass diese Daten in dieser Form genutzt werden. Weil das ist nun mal ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, ins Telekommunikationsgeheimnis und natürlich auch in die informationelle Selbstbestimmung. Darauf kann ich vielleicht ganz kurz eingehen, falls das relevant ist, was beim Landgericht Köln passiert ist. Da habe ich auch mal mit dem Pressesprecher telefoniert. Es ist so, dass das Landgericht Köln von dem Rechtsanwalt Daniel Sebastian, der also ursprünglich diese Abmahnwelle vielleicht mal vorhatte, aber es eben aus logistischen Gründen nicht geschafft hat, 89 Auskunftsanträge bekommen hat mit etwa 500 bis 1000 IP-Adressen, die zurückverfolgt werden sollten. Von diesen 89 Auskunftsansprüchen sind die an verschiedene Kammern gekommen, an 16 Kammern A3 Richter. Das heißt, es haben sich 48 Richter mit dieser Sache beschäftigt. Ein Großteil der Richter hat sich das durchgelesen und dann stand dort, Download-Plattform wurde genutzt, aber nicht welche. Und nach Nutzung der Download-Plattform wurde eine Kopie angefertigt. So vage war das dort drin. Wie die IP-Adressen ermittelt worden sind, das ging daraus nicht hervor. Es hieß einfach nur, dass man eine Software genutzt habe, wie die Software läuft, ist nicht beschrieben worden. Aus meiner Sicht waren diese Anträge viel zu schlapp. Da hätten die Richter nachhaken müssen, haben einige offenbar auch. Und die nachgehakt haben, die haben die Beschlüsse nachher nicht erlassen. Und jetzt kommt der Clou, und das ist wahrscheinlich auch das Peinliche für das Landgericht Köln. Diejenigen, die nicht nachgehakt haben, die haben ihre Vorlagen genommen für Auskunftsansprüche aus den File-Sharing-Verfahren und haben dann eben entsprechend solche Beschlüsse erlassen und gesagt, ja, hier ist eine Tauschbörsensoftware genutzt worden und deswegen dürfen die Nutzer zurückverfolgt werden. Das war schon dicker Hund und ja, da stehen wir nun. Ist da das Beweismittel dann überhaupt rechtskräftig, Herr Solmecke? Das ist eine sehr spannende Frage, die ehrlich gesagt etwas ungeklärt ist. Es gibt ein Beweisverwertungsverbot auch im Zivilrecht, wenn in Grundrechte eingegriffen wird. Hier, also das ist aber sehr, sehr selten, dieses Beweisverwertungsverbot im Zivilrecht, weil ja hier könnte man die Beschlüsse anfechten und würde wahrscheinlich auch Recht bekommen und das Landgericht Köln würde auch ein Riesenproblem bekommen, wenn jetzt 30.000 Leute die Beschlüsse anfechten, dann sind die nämlich lahmgelegt für die nächsten Monate. Muss man mal gucken, wie viele das machen. Und ich sage, das ist ja ein Eingriff in Artikel 10 unseres Grundgesetzes, nämlich ins Fernmeldegeheimnis. Nämlich genau dieser Artikel wird durch den Auskunftsanspruch eingeschränkt. Das steht in Paragraph 101 Absatz, ich glaube, 10 Urheberrechtsgesetz. Da steht drin, dieses Urheberrechtsgesetz schränkt das Fernmeldegeheimnis ein. Dieser Paragraph schränkt das Fernmeldegeheimnis ein. Und wenn man dann den Paragraphen nicht richtig angewandt hat als Richter, dann hat man aus meiner Sicht gegen das Fernmeldegeheimnis verstoßen und dann könnte das tatsächlich zu einem der seltenen Fälle eines Beweisverwertungsverbotes führen, macht aber nichts. Ich gehe nicht davon aus, dass hier im massiven Stil seitens U plus C geklagt wird. Ich gehe davon aus, dass Herr Uhrmann gerade nickt, weil er uns ganz bestimmt zuhört. Ich freue mich. Jetzt reden wir aber im Moment gerade die ganze Zeit über PointTube. Das ist auch gut so. In dem Leak, was wir jetzt heute besprechen wollen, geht es aber um etwas anderes. Ne? Und damit wir das klar auseinanderhalten, wollte ich jetzt erstmal die ganzen RedTube-Sachen vorne kurz abgesprochen haben. Und was ist jetzt das, was heute Sache ist? Und wer hat da geechoed? Ja, vielleicht sage ich da auch noch kurz was zu, weil wir das ja für die Piratenpartei begutachtet haben. Es ist so, dass in den Abmahnschreiben, die die Abmahnkanzleien versenden, oftmals ein Betrag für Rechtsanwälte verlangt wird. Hier in diesem Falle waren das 169,50 Euro. Also stand in den Schreiben drin, mein Mandant hat einen Erstattungsanspruch, lieber Abgemahnter, in Höhe von 169,50 Euro, denn so viel musste mein Mandant an uns zahlen. Das bedeutet, dass der Rechteinhaber in diesen aktuellen RedTube-Fällen, die Archive AG, angeblich 169,50 Euro an Uhrmann und Kollegen entweder gezahlt hat oder vorhatte zu zahlen. Das ist für mich der größte Hohn, schon seit es File-Sharing-Abmahnung gibt. Ich habe gesagt, nie hatte jemand vor, diese hohen Summen jemals zu zahlen. Und wenn man jetzt schon vereinbart, dass später auf die Rechtsanwaltsgebühren verzichtet wird, dann sind das aus meiner Sicht illegale Honorarvereinbarungen. So, mit dieser Hypothese sind wir dann rangegangen an die Mandatsvereinbarungen, die uns von der Piratenpartei zur Verfügung gestellt worden sind und haben uns die einmal genauer unter die Lupe genommen. Das war nicht so einfach, weil die ganz schön verklausuliert formuliert sind. Wir sind aber letztlich zu dem Schluss gekommen, dass es hier tatsächlich sowas wie einen Topf gibt, in den die Gelder fließen. Nachher wird alles aufgeteilt nach einem gewissen Schlüssel und das wären dann genau diese Erfolgsvereinbarungen, die im Gesetz verboten sind. Ich weiß, dass Herr Uhrmann dazu eine andere Ansicht hat. Ich komme zu diesem Schluss, dass sowas verboten ist und dann geht es einen Schritt weiter. Klar, Vorhin ist auch schon Kornmeier angesprochen, der hatte die gleichen Vereinbarungen. Gegen Kornmeier sind Strafverfahren sogar eingeleitet worden. Er hat sich dann nur durch hohe Zahlungen rauswinden können. Und er hat vor allen Dingen, das finde ich als Zivilrechtler fast noch wichtiger, er hat seine Ansprüche nicht vor den Zivilgerichten durchsetzen können, nachdem die Kornmeier-Mandatsvereinbarungen geleakt worden sind. Ich finde das übrigens sehr spannend, weil letztendlich ist es durchaus verständlich, dass diese Abmahnkanzleien diese Praxis als vollkommen gottgegeben und funktionabel sehen. Denn es ist in der Branche durchaus sehr üblich, dass große Verlagshäuser, große Plattenfirmen, ganze Katalogspektren Kanzleien übermitteln, häufig auch für eine Einmalgebühr, wo dann die Kanzlei damit tun kann, was sie will. Ihr wurde dafür eben das Recht übertragen. Und der Vorteil an dieser Art und Weise, quasi hier die Nutzung zum Abmahnen weiterzugeben, liegt natürlich auch darin, dass ganz häufig der Lizenzgeber, also der originäre Urheber, davon eben nichts bekommt, weil in seinem Fall geht es eigentlich nur um eine Umsatzbeteiligung an Erlösen, und in dem Fall muss der Lizenznehmer, also die Plattenfirma oder der Verlag, natürlich von diesen Summen, die so erwirtschaftet werden, nichts weitergeben. Das ist also ein sehr, sehr ehrliches Geschäftsmodell, und ich selber als Plattenfirma mit gut 150 Künstlern unter Vertrag und weit über 250 Veröffentlichungen, mir wurde auch schon von der ein oder anderen Rechtsanwaltskanzlei, die solche Abmahnungen macht, eben auch angeboten, dass sie mein Katalogrepertoire gerne übernehmen würden, um sich dann eben um Urheberrechtsverletzungen zu kümmern. Also insofern ist es doch eine relativ übliche Sache. Ich finde es nur sehr spannend, dass das Ganze jetzt eben auch mal geleakt wurde. Aber Lernen scheint irgendwie nicht so in zu sein heutzutage, weil die Bild-Zeitung schreibt gerade eben, Anwalt droht mit weiterer Abmahnwelle. Ja gut, ich selbst habe ja gestern auch lange mit Herrn Uhrmann telefoniert, und tatsächlich sagte er, okay, wir haben bislang nur die Telekom-Nutzer abgemahnt, zu mehr sind wir bislang noch nicht gekommen. Wir müssten dann auch noch die Telefonica-Nutzer und wer da sonst noch, O2-Nutzer, wer da sonst noch so zu ermitteln ist, abmahnen. Es gibt ja Provider, ich meine, es ist Vodafone, die speichern gar keine IP-Adressen, da sind die Nutzer nicht zu ermitteln. Ja, er fühlt sich im Recht, die Kanzlei Uhrmann und Kollegen fühlt sich im Recht und sagt, solange hier wir keine höchstrichterliche Entscheidung haben, machen wir weiter. Spannend wird sicherlich sein, wie die Rückverfolgung der IP-Adressen oder die Protokollierung erfolgt ist. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie man ein beliebiges Streaming-Portal von außen mittels einer Software exakt tracken kann, aber da sitzen ja hier eher die Spezialisten, die vielleicht eine Idee haben. Insbesondere hat uns gerade hier jemand besucht, im Mumble Uhrmann und Kollegen. Wenn Uhrmann und Kollegen wirklich Uhrmann und Kollegen ist, darf er gerne hochkommen. Wenn nicht, möge er bitte unten bleiben. Ja, erzählt doch mal jemand was über das Rückverfolgen von IP-Adressen in genau diesem Fall. Ich gucke mir jetzt da was auf RedTube an oder sonst wo oder lade mir was runter. Wie kommen die überhaupt an meine IP-Adresse? Soll ich da mal versuchen, ein paar Sachen zu sagen, wie das vermutlich gemacht worden sein soll? Das ist ja nun schließlich auch nicht ganz klar, wie die Technik da funktioniert hat, aber angeblich wurde das Einspielen von Werbebannern dafür benutzt. Also normalerweise ist so eine Streaming-Seite ja, finanziert sich ja über Werbung, und dann werden Werbebanner eingesetzt, und diese Banner selber kann man aber so gestalten, dass sozusagen beim Aufruf eines Banners getrackt wird, wer sich dieses Banner, diese Werbung angesehen hat. Und offenbar, also so zumindest wird es begründet, haben die Werbung auf diesen entsprechenden Seiten so geschaltet, dass sie also im Zusammenhang mit diesen Streaming-Seiten ausgespielt worden sind, und auf die Art und Weise wollen die letztlich beweisen, dass man sich eben dieses Video dann angeguckt hat. Ich meine, es ist mehreren Gründen ist es fraglich, weil ja nicht notwendigerweise ein Video angeguckt wird, nur weil ein entsprechendes Tracking-Cookie eines Werbebanners dann vorhanden ist. Also daraufhin habe ich gestern Herrn Uhrmann im Gespräch angesprochen, weil das auch eine meiner Theorien war, weil ich mir das nicht anders vorstellen konnte. Er hat nur gesagt, Aha, auch wieder eine schöne Theorie. Aber wenn ich richtig informiert bin, haben wir doch den Whistleblower hier über sozusagen einen Proxy mit im Gespräch. Mich würde interessieren, vielleicht hat er ja Informationen, wie das gelaufen sein kann. Ich werde nachfragen und berichten. Okay, ich erkläre Ihnen kurz zwischendurch mal, wie das funktioniert. Wenn wir an den Whistleblower eine Frage haben, dann wird der Datenpirat diese Frage dem Whistleblower stellen, wird sich in Ruhe die Antwort anhören und wird die dann hier am Mikrofon wiedergeben. Das ist so eine Art Tor-Proxy hier zur Realität. Und das dient natürlich dem Schutz des Whistleblowers an der Stelle, weil da so wahnsinnig viele Leute gibt es ja auch nicht und wir wollen da sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht ganz kurz so an der Stelle von mir noch so ein Einwurf. Das ist ein bisschen das größere Thema, würde ich mal sagen, wenn man das von der praktischen Seite betrachtet. Also diese Gemengelage, wie viel eigentlich über Nutzer eben bekannt ist und welche Tricks man eben benutzen kann auf die eine oder andere Art und Weise, um Leute eben komplett gläsern zu machen. So. Und im Endeffekt kann ich ja solche Dinge genauso gut nachverfolgen, wie welche Bücher jemand irgendwo kauft oder was auch immer. Also in dem Moment, wo ich irgendjemandem einen Werbebanner oder was auch immer anzeigen kann, dann weiß ich extrem viel über diesen Menschen. Auch vollkommen egal, was der sonst so treibt. Das sind ja alles Informationen, die ich in irgendeiner Art und Weise, wenn ich einmal was da übermitteln kann in den Browser, die ich da abgreifen kann. Und das ist ein richtiges Problem. Und auf der anderen Seite geht das Ganze auch so Richtung der Implementierung von verschiedenen Features. Also es gibt so als ein Beispiel zum Beispiel ein Protokoll, das nennt sich OCSP. Das ist ein Protokoll, das quasi im Hintergrund in jedem Browser an ist. Und das übermittelt für jede SSL-verschlüsselte Seite, die man besucht über HTTPS, eine Anfrage an eine der Zertifikat-Authorities und fragt an, ob das Zertifikat, was man da gerade requestet hat mit dem Browser, ob das mittlerweile schon zurückgezogen wurde. Also quasi eine Tages- oder momentaktuelle Abfrage, ob das ein noch gültiges Zertifikat ist. Was bedeutet, die sitzen alle in USA und das wird alles übermittelt in HTTP-Plaintext, was dann auch wieder so ein bisschen fragwürdig ist. Also jeder Browser bei jeder SSL-Seite oder bei jeder Seite, die ein einziges SSL-Element hat, fragt automatisch verschiedene Firmen in USA ab, ob dieses Element in irgendeiner Art und Weise oder dieses Zertifikat abgelaufen ist. Das heißt, das ist vollkommen transparent für den User, der kriegt davon überhaupt nichts mit, aber es gibt eine Stelle, die weiß jede SSL-Seite, die jeder Mensch auf dieser Welt irgendwie aufruft, wenn er das in seinem Browser nicht abgeschaltet hat. Und das übertragen in Plaintext, in dieser ganzen Gemengelage gerade. Also, ob was ich raus will, ich will ja jetzt auch nicht ewig über diese Feinheiten hier referieren, aber das Problem ist, dass wir keine vernünftigen Implementierungen haben im Moment auf einer Browser-Ebene oder einer Applikationsebene, die uns vor diesen ganzen Abschnüffeln von irgendwelchen Daten durch Dritte und wie die dann weiterfließen, wissen wir ja gar nicht, schützen. Und das ist die größere Debatte, die, glaube ich, in diesem ganzen Umfeld jetzt auch mit der NSA und so weiter geführt werden muss und wo wir im Moment noch gar nicht angekommen sind. Also wie implementieren wir unsere Applikationen so, dass wir selbst uns auch auf so einem ganz subtilen Level irgendwie transparent sein kann, was da läuft und wie wir uns dagegen schützen. Was natürlich auch eine ziemlich plausible Spekulation sein könnte, wie wir an dem Leak gesehen haben, gibt es ja diesen Deal zwischen der Kanzlei und der Archive, also dem Rechteinhaber dieser Videos, um die wenigen Videos eben, wo es auch geht, wofür diese Abmahnung verschickt wurden. Jetzt kann natürlich Archive diese Videos durchaus auf irgendeiner externen Plattform zur Verfügung gestellt haben für RedTube und dort im Videocode selbst, im Skript dazu, eine entsprechende Abfrage drin haben. Dann war nämlich die Anfrage nach den IP-Adressen letztendlich auch nur so ein kleines Alibi dazu. Also es gäbe da durchaus viele Möglichkeiten und da das Ganze eh so ein bisschen geplant war, könnte man sich so eine Variante auch gut vorstellen. Vielleicht ganz interessant noch dazu, ich kriege gerade über Skype eine Nachricht von Semper Video, das ist ein großer YouTube-Kanal, der sich auch mit all solchen Themen auseinandersetzt. Er sagt, naja, wenn diese Theorie, dass hier Werbung geschaltet worden ist, wahr wäre, dann wüsste der Rechteinhaber doch, dass auf einer Webseite seine Videos illegal sind, schaltet sogar noch Werbung drauf, akzeptiert, dass die Leute das abrufen und erteilt damit eine Lizenz. Also wenn das so wäre, ist das tatsächlich ein guter guter Ansatz, von dem ich sage, ja, damit könnte man auch eine Verteidigung aufziehen. Letztlich ist es so, die Urheberrechtsverletzung wird nicht dadurch besser, weil der Rechtsinhaber nicht gegen die Quelle vorgeht, aber wenn er das zu lange toleriert, könnte man auf alle Fälle so argumentieren. Fand ich ganz spannend. Ja, ich habe gerade zwischenzeitlich Feedback vom Whistleblower erhalten. Er kann da leider keine befriedigende Auskunft erteilen. Ja, wahrscheinlich war das auch noch vor seiner Zeit, denn das sind ja die File-Sharing-Abmahnungen, um die sich die jetzt geleakten Dokumente drehen. Wenn ich sehe, geht es hier um Dokumente aus dem Jahre 2010, die sind 3 Jahre alt. Das heißt also noch nicht, dass jetzt genauso die Vereinbarungen aussehen. Das muss man auch klar und deutlich so sagen. Das ist schon ein Unterschied, was damals gemacht worden ist und was heute gemacht worden ist. Aber seit ich File-Sharing-Verteidigung mache, ist das ein heikles Thema. Dieser Verzicht auf Anwaltsgebühren im Nachhinein ist schwierig, denn hier wird einfach gegenüber den Betroffenen, das muss man einfach nochmal betonen, behauptet, hier seien Rechtsanwaltsgebühren entstanden, die aber nie entstanden sind oder die überhaupt erst entstanden, wenn der Betroffene akzeptiert. Vorher entstehen die gar nicht. Da gibt es auch die wildesten Theorien, dass man sagt, sie entstehen, fallen rückwirkend wieder weg. Meine ich, dem Amtsgericht Frankfurt folgen zu können, das zumindest in den Kornmeier-Fällen klar gesagt hat, keine Gebühren entstanden. Und daraufhin ist dann auch die Staatsanwaltschaft tätig geworden. Und da wurde es, soweit ich informiert worden bin, auch sehr eng für Herrn Kornmeier, sodass er wirklich nur mit 5-stelligen Eurobeträgen sich da wieder eine Einstellung des Verfahrens erkaufen konnte. Übrigens auch noch eine relativ häufige Technik, um zu tracen, wer letztendlich welche IP was angesurft hat. Gibt es ja gerade einen ganz spannenden Fall im Falle der VG Wort, der Verwertungsgesellschaft, die ja zurzeit ziemlich häufig auch im Medienfokus ist wegen dem Urteil Vogel gegen VG Wort, die nämlich ein Zählpixel bereitgestellt hat, dass Urheber eben in ihre Dokumente mit einbringen können, um eben dann verfolgen zu können, wer wie oft was geladen hat, um entsprechende Abrechnung bei der VG Wort zu ermöglichen. Und das ist natürlich datenschutzrechtlich total skandalös, was da stattfindet. Aber solche Techniken existieren ja auch. Das würde ich auch gerne mal verstehen. Da werden also über diese Zählpixel Zugriffe auf Webseiten ausgelöst, die ich gar nicht will. Und diese Daten werden dann in einem Sinn von mir gesammelt. Und da ich kann mich erinnern, im Bundesdatenschutzgesetz steht, da darf nur Zeug gesammelt werden, was zum Betrieb dessen gebraucht wird, wozu ich zugestimmt habe. Wie lässt sich das irgendwie vereinbaren? Lässt sich gar nicht vereinbaren, aber wie gesagt, ist auch ein bisschen anderes Thema. Da würde ich dir einfach empfehlen, mal auf meinen Blog zu gucken. Ich hatte dazu gebloggt und habe da auch die ganzen Links dazu gepackt. Das wird auch noch ein großes Thema für den Datenschutzbeauftragten, der eben jetzt, es wurde auch schon eingeklagt, dass hier eine massive Verletzung da ist, die durch die VG Wort vorgenommen wurde, die aber momentan finanziell an vielen Fronten zu kämpfen hat. Zum Thema Datenschutzbeauftragter beziehungsweise zum Thema kein Datenschutzbeauftragter kommen wir im Laufe des Abends bestimmt auch nochmal. Haben wir eine Frage am Mikrofon? Eigentlich keine Frage, sondern ich wollte eine kleine Geschichte erzählen zu dem Thema. Wollen wir den Stoppwoker eine kleine Geschichte erzählen lassen? Komm, erzähl mal. Also, es war einmal eine WG. In der 2 Personen wohnten und eines Tages bekam der Anschlussinhaber des Telefonanschlusses einen Brief mit einer Abmahnung. Und ja, der Mitbewohner dieser WG hat auch dem Anschlussinhaber gegenüber zugegeben, dass er diese Datei runtergeladen hat. Und der Anschlussinhaber ist dann zum Anwalt gegangen und hat das dem Anwalt übergeben. Und der Anwalt hat dann herausgefunden, oh Wunder, dass derjenige, der den Copyright-Verstoß anmahnt, überhaupt nicht der Rechteinhaber ist. Oh, sehr schön. Und wie durch ein Wunder hat die WG von dieser Abmahnung, von diesem Unternehmen nie etwas wieder gehört. Ende der Geschichte. Ah, guter Punkt. Da müssen wir nachher auch noch was sagen. Wenn einem jetzt so eine Abmahnung ins Haus flattert, wie verhält man sich denn dann richtig? Hier hat sich ja offenbar jemand richtig verhalten. Was mache ich denn, wenn ich also hier, wie heißt der Mensch, Uhrmann, eine Abmahnung von Uhrmann ins Haus kriege? Was tue ich? Was tue ich auf keinen Fall? Also ich kann sagen, ich würde nicht die 250 Euro zahlen, ich würde auch nicht die Unterlassungserklärung abgeben. Ich würde mir möglicherweise überlegen, ob man Beschwerde gegen diese gegen die Auskunftsbeschlüsse erhebt, die zu Unrecht ergangen sind. Das hat den Vorteil, dass wenn man tatsächlich dazu kommt, dass dadurch ein Eingriff in Verfassungsrechte in das Fernmeldegeheimnis stattgefunden hat, dass man dann ein weiteres Argument mehr hat in dem unwahrscheinlichen Fall einer Klage. Das ist schon ein bisschen weit vorausgedacht, aber wenn man sich sozusagen alle Rechtspositionen sichern will, dann sollte man jetzt auch Beschwerde gegen diese Auskunftsbeschlüsse einlegen, nicht um das Landgericht Köln zu nerven, was dann plötzlich 30.000 Auskunftsbeschlüsse rückgängig machen müsste, was auch eine ziemlich peinliche und aufwendige Aktion wäre, sondern einfach, damit man sich alle Rechte sichert. Wer diesen Weg scheut, kann natürlich auch erstmal alles sammeln, abheften, wenn er will, sich vom Anwalt beraten lassen. Aber ansonsten wird es richtig heikel, wenn irgendwelche gelben Briefe im Briefkasten sind. Das sind dann nämlich Mahnbescheide, auf die muss man reagieren. Tut man das nicht, bekommt man erst einen Mahnbescheid, dann einen Vollstreckungsbescheid und der wirkt dann nachher so wie ein Urteil. Das heißt also auch, indem man gar nie von was gehört hat, nur durch Nichtwehren kann man sowas wie ein Urteil gegen sich bekommen und dann steht der Gerichtsvollzieher nachher vor der Tür. Das wäre also sehr, sehr schlecht. Also du sagst jetzt nicht großartig reagieren, sondern indirekt über Bande sich die zukünftige Möglichkeit sichern, aber nicht irgendwie anfangen mit diesem Abmahnanwalt da zu diskutieren. Also wir tun das schon, klar, wir teilen dem schon unsere Rechtsauffassung mit, dass Schaden tut das auf keinen Fall. Ich finde es sogar grundsätzlich besser. Ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die sich gar nicht gewehrt haben, leichte Opfer sind und vielleicht sogar eher Mahnbescheide bekommen. Da weiß ich nicht, wonach da selektiert wird. Das ist ja alles eine statistische Geschichte. Wer nachher abgemahnt wird, da wird es sicherlich hervorragende Datenbanken geben, bei wem es sich lohnt, weiterzumachen und bei wem nicht. Also reagieren sollte man auch noch zusätzlich, also wir tun das für unsere Mandanten, ob man sich das selber zutraut, muss dann eben jeder selber wissen, und ob man das Geld hat, um sich einen eigenen Anwalt zu leisten, muss auch jeder selber wissen. Ich glaube, das ganz Tragische an der ganzen Geschichte ist natürlich auch, dass die Kanzlei Uhrmann hier ganz stark auch drauf spekuliert. Es geht hier um Abmahnung im Pornobereich und ganz viele Leute haben natürlich Angst, dass die Sache groß aufgebauscht wird, haben schon eh wahrscheinlich Stress mit der Frau und dann wird es halt einfach schnell klammheimlich still und leise bezahlt und damit hat sich dann die Sache. Und ich glaube, damit hat sich für Uhrmann bereits jetzt diese ganze Geschichte gelohnt, egal wie schlecht er jetzt in den Medien damit dargestellt wird. Was ich damit sagen will, das Tragische ist auch, dass dadurch mehr Unsicherheit beim Verbraucher produziert wird, dass es noch mehr Internetmuffel geben wird in Deutschland. Das ist ja so ein riesengroßes Problem in vielen Urheberrechtsfragen in Deutschland, auch bezogen auf Punkte wie Netzneutralität und vieles andere, wo wir einfach den Anschluss verlieren und keine Medienkompetenz bei den Menschen aufbauen und deswegen auch große Bevölkerungsteile haben, die heutzutage wirklich auch digitale Analphabeten sind. Also die Art und Weise, wie hier der Gesetzgeber kein Riegel vorschiebt, führt genau dazu, dass die Menschen stumm zahlen und sich dann häufig sogar auch noch vom Internet verabschieden. Ich denke, das ist auch eine Strategie, die dahinter steht, dass man, dass diese Kanzleien sowieso im großen Stil diese Briefe verschicken und es ihnen ausreicht, wenn ein kleinerer Teil eingeschüchterterweise zahlt und nicht notwendigerweise auch jedem einzelnen Fall dann juristisch nachgehen würde. Es wird tatsächlich eben darauf spekuliert, dass die Leute sich einschüchtern lassen durch so einen offiziell aussehenden Brief und eben nichts machen, beziehungsweise sich nicht wehren. Also für diejenigen, die mit so etwas konfrontiert sind, also gar nichts machen, ist auf jeden Fall falsch. Für diejenigen, die sich selber damit beschäftigen wollen, da gibt es etwas, das nennt sich die Unterlassungserklärung nach Hamburger Brauch, also niemals die vorgefertigte Unterlassungserklärung zu unterschreiben, sondern eine gegebenenfalls modifizierte abzugeben, kann dann schon helfen, dass man nie wieder von so einer Sache hört. Und in diesem Falle sogar empfehle ich, keine Unterlassungserklärung abzugeben, denn die ist hier nicht verpflichtend, weil ich eben klar sage, RedTube ist keine offensichtlich illegale Plattform und deswegen durfte man sich dort Sachen herunterladen. Vielleicht hätte ich noch mal eine Frage, die wir an den Whistleblower weitergeben können. Ich hatte im Vorfeld gehört, dass es bei der Rückverfolgung der Kanzlei Uhrmann und Kollegen zu Problemen gekommen sein sollte mit irgendwelchen Uhrzeiten, die nicht übereinstimmten und dass dadurch falsche Menschen abgemahnt worden sind, weil irgendwelche Zeitzonen in New York verwendet worden sind von Telefonica und dann eben Abmahnungen an tausende Menschen zu Unrecht rausgegangen sind, beziehungsweise mit nicht stimmigen Zeitzonen, dann hat man das angeblich nachher fallen lassen. Vielleicht kann man das mal an den Whistleblower weitergeben, ob er solche Kenntnisse hat und diese Gerüchte in irgendeiner Weise bestätigen kann. Ja, ich wollte gerade schon für den Whistleblower genau zu dieser Sache einen Einwurf machen, weil er das gerade auch eingeworfen hat. Er erinnert sich an einen Fall, wo sehr viele IP-Adressen von der Firma Telefonica O2 herausgegeben worden sind. Normalerweise muss man jetzt dazu technisch so sehen, das sind dynamische IP-Adressen, die wechseln mehrmals am Tag. Und da ist es halt passiert, dass die Zeitzone verwechselt wurde. Herr Uhrmann hat genau wohl zu diesen, hat diese Leute alle abgemahnt, mit die falschen allerdings, weil eben die Zeitzone verwechselt wurde. Das Ganze wurde korrigiert und er hat die richtigen Adressen bekommen. Die hat er dann auch abgemahnt, aber angeblich soll nicht eine Abmahnung zurückgenommen worden sein. Das ist ein dickes Ding. Das ist tatsächlich ein Skandal. Ich hatte davon gehört, ich selbst war ja einer der Rechtsexperten im Bundestag zum neuen Urheberrechtsgesetz oder zu den Änderungen und hatte da auch ein Gutachten zu erstellt und da kam also auch dieses Thema auf, dass hier tausende Menschen zu Unrecht abgemahnt worden sein sollen. Ja, wenn sowas mehr an die Öffentlichkeit käme, dann wird das Thema Massenabmahnung natürlich noch unbeliebter, als es ohnehin schon ist. Ich möchte allerdings auch eine Lanze natürlich für die Urheber brechen. Ich kann schon verstehen, da bin ich vielleicht auch nicht ganz auf der Linie der Piratenpartei, dass es Urheberrechte gibt und würde auch nicht sagen, dass man Urheberrechte komplett aufheben soll. Nur in dem Moment, wo sie missbräuchlich verwendet werden, nur um möglicherweise hohe Anwaltsgebühren zu produzieren, dann muss man vorsichtig sein, denn dann verliert das Urheberrecht auch seinen guten Ruf in der Bevölkerung, auch wenn ich meine, es muss angepasst werden auf das digitale Zeitalter, dass man schon alleine beim Teilen eines Facebook-Bildes, eines Facebook-Vorschaubildes eine Urheberrechtsverletzung begeht, finde ich ein Unding und da müsste es meiner Ansicht nach Anpassungen für die Zukunft geben. Ja, ganz kurz, Bruno, Moment, ganz kurz. Die Piraten wollen natürlich auch nicht die Urheberrechte abschaffen. Wir haben da einen sehr differenzierten und anderen Blick. Den Block Urheberrecht wollen wir aber später machen. Ich würde jetzt gerne erst die, nur nicht, dass jemand da jetzt von den Zuhörern, wir haben 1000 Leute im Nebelhorn, die uns noch zuhören, dann wirklich glaubt, hey, die Piraten, die wollen jetzt als allererstes mal das Urheberrecht wegpiratisieren. Da gehen wir nachher noch im Detail ein. Der Bruno hat da, glaube ich, eine sehr differenzierte Meinung und ich muss ihn jetzt stoppen, dass er nicht der Rest des Abends darüber geht. Ich würde jetzt gerne mal das mit der Zuhörerbeteiligung machen. Wir haben im Chat eine lustige Anmerkung. Wäre es nicht insgesamt sinnvoll, das Landgericht Köln ein bisschen zu trollen und das mit den Beschlüssen mal durchzufechten? Wir werden hier natürlich den Teufel tun, öffentlich zum Trollen des Landgerichts Köln aufzurufen. Aber Christian, du hast vorhin gesagt, macht wahrscheinlich keinen großen Sinn. Kannst du da nochmal ein Wort zu verlieren? Ja, nee, ich habe gesagt, es würde auch nicht schaden, wenn man diesen Beschluss aufgehoben bekommt. Ich selbst muss jetzt mal schauen, wir haben jetzt erstmal Akteneinsicht beantragt, um zu schauen, wie kann man diese Beschlüsse packen. Wenn man sieht, wie die Masche funktioniert, wie man die aufgehoben bekommt, dann schadet es auch nicht, diese Rückverfolgung aufzuheben, denn dann ist die Rückverfolgung ohne einen rechtswirksamen Beschluss passiert und das ist ein Eingriff ins Fernmeldegeheimnis und dann kann man tatsächlich sagen, dass dieser Beweis, der Beweis, wer steckt hinter einer bestimmten IP-Adresse, nur durch einen Eingriff in Grundrechte erlangt ist und das könnte tatsächlich zu einem Beweiswertungsverbot führen. Ich hatte da zunächst eine andere Meinung zu. Noch am Donnerstag, Freitag haben wir wo die ersten Statements so abgegeben werden mussten, aber jetzt habe ich mich in den letzten Tagen immer tiefer in das Thema eingelesen, denke mir so, ja, auch wenn Beweisverwertungsverbote sehr, sehr, sehr selten sind im Zivilrecht, hier könnte so ein Fall gegeben sein. Ich gucke mir in den nächsten Tagen intensivst an, wie wir diese Beschlüsse am besten angreifen. Dazu muss ich aber erstmal Akteneinsicht haben. Wir haben schon Montagmorgen Akteneinsicht bekommen. Absolutes Chaos beim Landgericht Köln. Bislang ist da noch nichts weiter passiert, weil einfach die jetzt völlig überlastet sind mit Medienanfragen und sonstigen Anfragen. Dankeschön. Wenn jetzt das Podium nichts dagegen hat, würde ich noch den einen oder anderen vom Saalmikrofon ganz kurz zu Wort kommen lassen, aber bitte kurz, keine langen Geschichten. Joachim. Ganz kurz noch ein Einwurf zu den Verwechslungen der Zeitzonen. Das Bitte etwas lauter, Joachim. Ganz kurz noch zu den Verwechslungen der Zeitzonen. Das alleine kann es nicht gewesen sein, denn gestern Abend in der Tagesschau oder Tagesthemen erstmal ein Dank an die Medien, dass sie dieses Thema auch mit den Stellungnahmen von Herrn Solmecke aufgegriffen haben und publiziert haben. Gab es einen Fall, die soll erst in einer, also das Datum, was angegeben war, liegt erst in einer Woche. Also Ja, das kann es ist sich. Spam. Das sind Viren. Das sind Viren. Ja, und dann ist es der zweite Punkt, den ich ansprechen will. Die werden natürlich eine gerichtliche Auseinandersetzung wahrscheinlich scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Denn wenn man darauf hinarbeitet, dass in der Urteilsbegründung nachher drinsteht, dass es widerrechtlich war, würden sie sich ja dann strafbar machen, wenn sie dann fortfahren damit. Insofern nehmen sie alles, was bis zu einer solchen Auseinandersetzung einläuft, mit. Aber danach müssten Sie wahrscheinlich aufhören. Deswegen werden Sie von sich aus wahrscheinlich nicht unbedingt die gerichtliche Auseinandersetzung suchen. Ende. Das sehe ich genauso und das bestätigt sich auch aus den Erfahrungen, die wir im Filesharing haben. Es gibt nur sehr wenige Kanzleien, eigentlich nur zwei, die im größeren Stil die gerichtliche Auseinandersetzung nachher suchen. Das sind die Kanzlei Waldorf-Frommer aus München und die Kanzlei Rasch aus Hamburg. Wobei Rasch im Filesharing seit dem neuen Gesetz nicht mehr abmahnt, Waldorf-Frommer mahnt trotzdem weiter ab. Da geht es offenbar ums Prinzip, da stehen auch sehr gut situierte Unternehmen dahinter, das sind die Major-Labels und die können es sich offenbar leisten, hier Musterprozesse zu führen. Alle anderen machen mal vereinzelt eine Klage, aber im großen Stil schon gar nicht. Mahnbescheide sind schon häufiger, dann aber nur als Druckausübungsmittel, nicht mehr und nicht weniger. Bitte. Da möchte ich kurz auch noch eine Anmerkung zu machen. Das Landgericht München hat sogar letztes Jahr oder im Laufe dieses Jahres eine Pressemitteilung rausgegeben, dass tatsächlich viele Klagen veranlasst werden. Dazu die Frage auch nochmal zu den Anwälten. Was ist da passiert? Landgericht München hat gesagt, 1.000 Klagen wären anhängig, oder Amtsgericht hat das, glaube ich, gesagt, wenn ich da richtig informiert bin. Und da haben wir gesagt, ja, bitte, und natürlich unter dem Verweis wird dann uns auch immer gesagt, wollt ihr euch nicht einigen, ne? Da war Waldorf Frommer derjenige, der im großen Stil mal geklagt hat, um es zu testen. Das hat sich, ich bin gespannt. Wir haben ja bald den 31.12. bei uns verjähren in zu etwa 2 Wochen verjähren hier, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Akten. Das sind alles Akten aus 2010. Und dann bin ich gespannt, ob da noch Mahnbescheide kommen zum Ende des Jahres, damit man dann sich diese Sachen noch sichert oder eben verjähren lässt. Ich glaube eher auf Verjährung. Im letzten Jahr sind schon die ersten 1000 verjährt. Es geht auch gar nicht anders. Also so viele Klagen kann keiner führen. Es ist ein Geschäft mit prozentualen Zahlquoten. Und da kommen wir vielleicht nochmal auf den Ursprung des Leaks. Wenn es ein Geschäft mit prozentualen Zahlquoten ist, dann muss man nochmal betonen, dann darf man nicht vorgaukeln, dass hier der Rechteinhaber in jedem Fall die vollen Anwaltsgebühren gezahlt hat. Und in dem Zusammenhang, als ich mich damit vorhin nochmal beschäftigt habe, habe ich nochmal gesehen, dass auch von jedem Einzelnen pauschal 65 Euro Ermittlungskosten verlangt werden. Und das finde ich ja auch interessant, dass man hier einfach eine Pauschale ansetzt. Wie sich die zusammenleitet, das finde ich ja auch interessant. Wird nicht ersichtlich. In dem Moment, wo man dem Betroffenen Gebühren vorgaukelt, die nicht entstanden sind und zu viel Geld haben will, oder überzogene Unterlassungserklärungen mitliefert, das könnte hier eventuell der Fall gewesen sein, da sind die gesamten Unterlassungserklärungen unwirksam und man hat dann sogar einen Anspruch darauf, dass man seinen eigenen Anwalt erstattet bekommt von The Archive AG. Also das wären dann wieder die anderen Gegenansprüche. All das werden Anwälte in Deutschland jetzt testen. Das heißt, so schlecht sind die Verfahren gar nicht, weil wir in vielerlei Fragen jetzt ein Stück mehr Rechtsunsicherheit herstellen werden. Das ist Rechtssicherheit. Das ist so ein typisches Handlungsmuster von Spammern, ne? Nicht uninteressant. Der Piratus hat eben gerade schon lautstark protestiert, dass ich die falsche Reihenfolge am Zahlmikrofon gewählt habe. Ja, alphabetisch bin ich mit P natürlich immer der Depp. Also von daher wollte ich mich jetzt vordrängeln. Ich habe zwei Sachen eigentlich einzubringen. Zum einen, wenn die IP-Adresse bei diesen Porno-Seiten über einen Werbebanner gekommen ist, dann müsste man eigentlich feststellen, bei den Leuten, die angeklagt worden sind oder angezeigt worden sind, dass sie keine Werbeblocker benutzt haben. Das heißt, man könnte einfach mal eine Umfrage machen und allein schon so rausbekommen, ob die über diesen Weg agiert haben. Denn ich glaube, wenn man heute sowas wie Adblock Plus oder Ghostery benutzt, dann könnte man eigentlich dieses Tracking über Werbebanner vergessen. Das zweite ist, Semper Video hat heute auch in einem Video gezeigt, dass der Link, der in dieser Anklage drin steht, auch zum damaligen Zeitpunkt nicht das Video enthalten hat. Es gibt ja Webseiten, die mittlerweile auch wie Zeitmaschinen wirken und gucken, was die Links beinhaltet haben. Und wenn man sich die Snapshots vor und nach diesem Termin anschaut, wo diese Ermittlungen stattgefunden hat, dann war auf beiden Seiten jeweils ein ganz anderes Video zu sehen. Und von daher, auch da müsste man den eigentlich ans Bein pinkeln können. Ja, das war's von mir. Der gute Ansatz ist, man muss sagen, jetzt werden im Moment so viele Ideen gesammelt, was man alles ausprobieren kann. Was ja heute groß durch die Presse ging, war Strafanzeige gegen Rechtsanwalt Uhrmann. Das war also für die Medien eine Sensation. Da musste ich ehrlich gesagt nur schmunzeln. Er hatte mir das gestern im Gespräch schon bestätigt. In der Tat, er hat jedes Jahr hunderte Strafanzeigen gegen ihn. Und vielleicht kann da auch der Whistleblower was zu sagen. Ich habe auch da im Vorfeld die Information bekommen, dass er über die Strafanzeigen gegen Herrn Uhrmann auch irgendwelche Infos hat, wie viel da schon läuft, ob das nur eine ist oder ob es doch wirklich hunderte sind, wie ich vermute. Und vielleicht auch, wie die ausgegangen sind. Also das fände ich natürlich spannend. Musste da jemals ein Bußgeld gezahlt werden oder wurde es jemals kritisch? Kann da mal über den Proxy angefragt werden. Eine Frage läuft. Super, wer läuft, können wir ja mal den Corbinian mit einem kurzen Wortbeitrag ans Mikrofon lassen. Ich wollte noch ganz kurz was zu Piratus vorher sagen. Also Adblock, der hilft da relativ wenig, weil die Sachen ja trotzdem geladen werden. Die werden erst im Nachhinein ausgeblendet. Zumindest Chrome läuft es so. Also technisch gesehen letztendlich trotzdem das Pixel runter und siehst es halt da bloß nicht. Aber meine Frage ist eigentlich eine andere, und zwar: Warum wird eigentlich so unterschieden zwischen Videos und anderen Inhalten? Also ein Text ist ja genauso urheberrechtlich geschützt, wenn er eine gewisse Schöpfungshöhe hat. Heißt es dann, wenn dieses Urteil tatsächlich rechtskräftig wird und wenn das in die Praxis wird, heißt es ja in der Konsequenz, dass man gar keine Webseiten mehr anklicken kann, ohne zu befürchten, dass man eine Urheberrechtsverletzung begeht. Und Wir haben da so ein offenes WLAN, wo Leute Internet benutzen können und hatten da schon eine Abmahnung wegen Torrents. Heißt es das jetzt, dass uns blüht, dass zukünftig auch bei jeder Webseite, wo Texte urheberrechtlich geschützt sind und die dann gelesen werden, uns Abmahnungen ins Haus wandern können? Oder was bedeutet das eigentlich? Das Urheberrecht gilt ja für jegliche Form von Schöpfung. Und natürlich, das finde ich das Tragische an dieser Streaming-Geschichte, und ich hoffe, die wird schnell aus der Welt sein, sind Tür- und Toröffner für eben immer neue, skurrile Abmahnungsformen. Diese Abmahnungswelle in dem Fall, die stellt ja, und das hast du gerade ganz gut zusammengefasst, das Netz in seiner Struktur, das letztendlich auf Links aufbaut, in Frage. Denn du weißt nie, was hinter dem nächsten Link lauert. Und damit könnte quasi hinter jedem Link schon allein in dem eine Urheberrechtsverletzung drin sein, die dann in dem Sinne eben auch, wenn Streaming plötzlich wirklich, aber ich glaube nicht, dass es das werden kann, so ein Straftatsbestand wird. Ja, wenn du das ernst nimmst, dann kannst du dich nur noch angstgeprägt im Internet bewegen, ne? Das geht ja so weit, dass Marken extra für den Zweck geschaffen werden, um Material für Abmahnungen in der Hand zu haben. Wie jetzt zum Beispiel wurde eine Marke namens Geek Nerd geschaffen und damit wurde dann hier unser allseits beliebter Geek-Hersteller abgemahnt, weil auf seinen T-Shirts Geek oder Nerd steht. Also solche Sachen gibt's mittlerweile auch. Ja, also es ist so, dass ich da tatsächlich auch einige Abmahnungen habe. Da haben sich manche, die so Sheldon Cooper gesichert als Marke und mahnen da ab. Also da sehen wir jeden Tag die wildesten Sachen. Aber hier muss ich eins sagen. Wir haben vorhin über den, wir sind ja jetzt quasi schon drin im tiefsten Urheberrecht. Wir haben vorhin über den 44a Urheberrechtsgesetz gesprochen. Da heißt es, wenn Kopien keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben, sind die möglich und sind privilegiert. Die darf man sich dann anfertigen. Viel wichtiger als dieser 44a Urheberrechtsgesetz in den RedTube-Fällen ist der beliebte Paragraph 53 Urheberrechtsgesetz, der statuiert das Recht auf Privatkopie. Und das Recht auf Privatkopie in Deutschland bedeutet, immer dann, wenn eine Quelle nicht offensichtlich rechtswidrig ist oder rechtswidrig verbreitet worden ist, darf ich mir von der Quelle etwas herunterladen und darf mir auch eine Kopie anfertigen. Und den würde ich bei RedTube ziehen. Wie kann man auf die Idee kommen, dass RedTube offensichtlich rechtswidrig ist? RedTube ist jetzt zwar eine Porno-Plattform, die ist vielleicht rechtswidrig im strafrechtlichen Sinne, aber 53 sieht natürlich nur Rechtswidrigkeit im urheberrechtlichen Sinne. Also gucke ich mir RedTube an, sehe ich, jo, das ist eine Promotion-Plattform für die Porno-Industrie, die laden da kleine Clips hoch, das wird schon mit Zustimmung des Rechteinhabers sein. Und der einzelne Nutzer, der kann doch gar nicht unterscheiden, ob jetzt hier Amanda's Secret oder Dream Trip oder wie die Dinger alle hießen, ob das noch mit Zustimmung des Rechteinhabers hochgeladen worden ist oder nicht. Ja, und das ist, bedeutet, dass zumindest keine offensichtliche Rechtswidrigkeit gegeben ist. Und damit ist RedTube genauso zu behandeln wie YouTube. Auch da kann es sein, dass ich mal auf einen Robbie Williams Clip klicke, der nicht von Robbie Williams oder seiner Plattenfirma hochgeladen worden ist. Und genau für solche Zwecke ist der 53 Urheberrechtsgesetz geschaffen worden. Damit, glaube ich, müsste man die Leute rauskriegen, wenn ein Gericht den richtigen Sachverhalt kennt. Und es gibt ja auch einen Grund, warum hier 27 Auskunftsbeschlüsse nicht erlassen worden sind, weil es nämlich noch vernünftige Richter gibt am Landgericht in Köln. Wahrscheinlich waren das die Richter, die sich im Urheberrecht auskennen. Und die dann gesagt haben, hier gibt's keinen Beschluss drauf. Die anderen 62 Beschlüsse können auch von allen anderen Kammern, das muss man vielleicht mal dazu sagen, erlassen worden sein. Es gibt auch Baurechtskammern, die diese Beschlüsse erlassen. Es gibt Familienrechtskammern, weil es so viele sind. Es sind 600 Auskunftsbeschlüsse, a 500 bis 1000 IP-Adressen pro Monat. Das heißt, im Maximum können das bis zu 600.000 IP-Adressen sein, die hier zurückverfolgt werden im Monat. Und das stellt auch die Richter vor eine hohe Herausforderung. Und da läuft dann manchmal was schief, sodass man juristisch gar nicht mehr so im Detail diese komplexen Sachverhalte prüfen kann. So, wie das genau funktioniert mit dem, wie wird meine IP zu meinem Namen, das machen wir gleich. Du hattest eine Anfrage an den Whistleblower, würde den Datenpirat bitten, die Frage nochmal ganz kurz anzureißen, bevor die Antwort kommt, weil es schon einen Moment her ist. Ja, die Frage war, wie viele Anzeigen gegen Herrn Uhrmann gestellt werden und wie das Ganze ausgeht. Der Whistleblower gibt dazu folgende Antwort. Es gehen mehrere tausend Anzeigen ein. Wie viele Anzeigen im Monat? Das kann man nicht genau beziffern, aber die Staatsanwaltschaft, die stellt schneller ein, als ob sie irgendwie die Aktenzeichen vergeben können. Und meistens werden sie wieder eingestellt, komischerweise in Regensburg. Meistens. Kommt noch weiter. Moment, ich höre gerade. Über Whistleblower-Schutz werden wir nachher bestimmt auch noch mal reden. Also der größte Fehler ist, dass auch sehr viele Anzeigen kommen, dass Leute den Herrn Uhrmann wegen allem möglichen Anzeigen, von Schwarzarbeit bis zu oder sonstigen Dingern, und es wird nicht zielgerichtet genug angezeigt. Das heißt, da wird nur das Gericht getrollt, aber das hilft nicht wirklich weiter, sondern das hindert das Gericht sogar daran, wirklich sinnvolle Dinge zu verfolgen, oder? Ja, und dann sagt der Whistleblower, das ist natürlich höchst spekulativ, das ist jetzt wie gesagt nicht die Meinung des Datenpirates oder die Meinung der Piratenpartei oder von irgendjemandem im Podium. Die Meinung ist nur von dem Whistleblower, dass man sich auch mal die Regensburger Verhältnisse zwischen Thomas Uhrmann und anderen befreundeten Anwälten bis hin in die Staatsanwaltschaft angucken sollte. Das ist, klingt jetzt sehr nebulös. Was, vielleicht kann man das noch konkretisieren. Ich weiß ja nicht, ob das noch mit reinpasst, aber was ich gehört habe heute, dass da wohl jemand im Dreieck springt momentan und uns überziehen will mit massenweisen Klagen. Und ja. Also wie gesagt, ich meinte ja auch schon eingangs, dass es doch eine relativ häufige Praxis ist, dass es auch wirklich Absprachen gibt hier mit Kanzleien und Rechteinhabern. Rechteinhaber jetzt nicht im Sinne des originären Urhebers, sondern jemand, der sich die Nutzungsrechte eben lizenziert hat vom Urheber und dann eben hier eine Absprache über zum Beispiel mal Katalogspektren mit einer Kanzlei klar macht. Und das sind natürlich so Dinge, darüber wurde bisher viel zu wenig berichtet. Die Branche hält natürlich solche Sachen auch ganz gerne so im Hintergrund und solche Anfragen, also ich, wie gesagt, meine Firma ist selber auch schon angefragt worden, ob ich nicht unser Repertoire zur Verfügung stellen will gegen entsprechende Einmalzahlung. Interessant in dem Zusammenhang ist tatsächlich, wenn man sich die Abrechnungsdaten anguckt, dass dort auch tatsächlich Sozialschmarotzertum, sage ich jetzt mal so, unterwegs ist. Da sind Leute dabei, die tatsächlich Teilzahlungen vereinbaren mit denen, damit sie das abstottern können mit 25 Euro etc. pp. Also ich finde das im Grunde genommen im höchsten Maße bedenkenswert, was da abgeht. Und ja, wie gesagt, was ja, vielleicht, da vielleicht könnten wir mal sagen, wieso Abrechnungsdaten, das ist jetzt nicht Teil dieses Leaks. Die kommen noch. Die müssen erst noch anonymisiert werden, damit, weil da Kontodaten frei sind, also die sind komplett einsehbar, Namen sind einsehbar, die werden, wenn alles klappt, morgen Abend noch veröffentlicht. Haben wir eigentlich den Link zu dem Vertragswerk schon offiziell geleakt? Gibt es da schon irgendwo den Link dazu, dass wir den wenigstens alle mal angucken können und dass dein Server zusammenbricht, Wurzer? Nebelhund-piratenradio.de. Gleich ganz oben sind die ersten drei großen Bildchen, da wo die Ankündigungen stehen, sind zu finden und der erste Link dann auch auf die anderen Artikel, die dort mit veröffentlicht worden sind. Also die Einleitung von gestern Abend, der Teaser und dann die Dokumente und dann die einzelne Seite mit dem Gutachten. Ich hätte noch eine Frage an den Whistleblower zu stellen. Ja, tu das. Und zwar, inwieweit er denn selbst Erfahrung mit dem Landgericht Köln gemacht hat als in seiner Funktion als Whistleblower. Herr Solmke, ich glaube, das geht ein bisschen zu weit. Da ist Whistleblower-Schutz meiner Meinung nach angefragt. Ich würde diese Frage an Ihrer Stelle lieber zurückziehen, wegen des Schutzes, dass man nicht genau feststellen kann, in welcher Region der Whistleblower aktiv ist. Von mir kam die Frage nicht, aber stimme ich zu. Dann habe ich das falsch gesehen. Entschuldigung, das war jemand. Denjenigen bitte ich darum. Ja, der Daniel wird sich dem bestimmt anschließen. Da könnten wir bei der Gelegenheit mal ein klein bisschen über den Schutz von Whistleblowern reden, weil so bei den Piraten ist dieses Thema irgendwie durch, ne? Also wir sind irgendwie klar, dass jemand, der whistleblowt und üble Dinge rausbringt, dass man den nicht belangen kann. Aber wie ist das im Moment so real, wenn wir jetzt hier die Telefonleitung vom Datenpirat nachverfolgen und der Whistleblower wird entlarvt. Was droht dem denn dann? Gute Frage. Also da kommt es jetzt darauf an, was da noch an Dokumenten kommt. Wenn das Geschäftsgeheimnis ist und er in irgendeinem geschäftlichen Verhältnis zu der Kanzlei Uhrmann und Kollegen stand und dann hier geheime Dokumente veröffentlicht hat, ja, dann drohen Vertragsstrafen, die können teilweise sehr, sehr hoch sein. Da drohen auch strafrechtliche Konsequenzen, Geheimnisverrat. Also deswegen sind es wahrscheinlich auch so wenige Menschen in Deutschland, die sich dazu durchringen, hier solche Informationen überhaupt an die Öffentlichkeit zu bringen. Und mich wundert das ja sowieso. Das ist jetzt hier überhaupt erst der zweite Fall nach der Vereinbarung von Herrn Kornmeier, dass überhaupt diese Mandatsvereinbarungen geleakt werden. Und auch bei Herrn Kornmeier hat es gerade mal dazu geführt, dass da zwei Amtsgerichte drauf angesprungen sind. Naja, immerhin, wir übernehmen sowas dann immer direkt in unsere juristischen Argumentationen der Klagen. Aber auch strafrechtlich hat das nach dem Leak noch 3 Jahre gedauert. Ich glaube, ja, 3 Jahre oder noch länger. Ich glaube, 3, 4 Jahre, bis das überhaupt irgendwelche Konsequenzen hatte. Da sieht man, wie das die Staatsanwälte interessiert. Ich befürchte auch hier wenig. Vielleicht sollte man auch dazu noch sagen, dass wir Gott sei Dank in Deutschland schon lange einen gewissen Maß an Whistleblower-Schutz haben, über das Zeugnisverweigerungsrecht von Journalisten. Und wir haben natürlich auch früh und rechtzeitig Medien- und Presseorgane mit eingeschaltet. Naja, also das ist ein bisschen relativ aus meiner Sicht. Das Problem ist ja, dass ein Zeugnisverweigerungsrecht für einen Journalisten nicht den Whistleblower schützt, sondern nur den Journalisten. Und dass, wenn wir jetzt gerade über so eine Konstellation wie hier sprechen, wo über eine dritte Quelle irgendwie Daten besorgt werden und es nicht die Verbindung zwischen einem Whistleblower und einem einzelnen Journalisten war, die hier irgendwie überwacht wurde oder so, dann bringt das überhaupt niemandem irgendwas. Und wir können ja auch eigentlich, glaube ich, zumindest aus den letzten Jahren festhalten, dass diese ganze Geschichte mit Whistleblowern und an wen die sich wenden und wie Sachen an die Öffentlichkeit kommen, eher mehr Dynamik entwickelt und noch diffuser wird als heute schon, als dass es irgendwie wieder sich dahin zurückentwickelt, dass irgendwann in 3 Jahren Leute wirklich wieder nur noch mit Journalisten sprechen. Ja, das heißt, wir bräuchten eigentlich ja was eine zunehmend große Gruppe von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise agieren als Whistleblower, dass die schützt. Und das kann nur passieren über was genau diese Gruppe nämlich als Whistleblower schützt. Und nur dazu so vielleicht noch als Ergänzung, wir hatten ja gerade jetzt wieder vor der Sommerpause auch den nächsten Fall, dass sämtliche Versuche hier einen gesetzlichen Schutz herbeizuführen von den Parteien nicht weiter beachtet oder fallen gelassen wurde, und im Endeffekt verändert sich an der Front überhaupt nichts. Und wahrscheinlich, und das ist was bei dieser ganzen Geschichte halt auch mit Geheimhaltung und sowas immer mitspielt, sind diese ganzen Sachen, bei denen grundlegend was an der bestehenden Art und Weise, wie man Sachen verstecken kann, ja, wenn in dem Moment daran irgendwas gedreht werden soll und die so eine ganz sichere Diffusität, die man nutzen kann, die geschlossenen Zimmer irgendwie hinter den irgendwo im Hinterzimmer irgendwas zu machen, wenn das in irgendeiner Art und Weise fundamental bedroht wird, dann wird es halt extrem schwierig, das umzusetzen, aus dem ganz einfachen Grund, dass da eine extreme Möglichkeit zur Reform besteht. Und das muss uns an der Stelle halt auch klar sein. Das ist nichts, was irgendwie durchgehen wird, rechtlich, ohne maximalen Druck aus allen möglichen Richtungen. Das wird nicht funktionieren, wenn sich die Zivilgesellschaft selbst dann nicht dahinter stellt und sich auch Organisationen wieder solidarisieren und gemeinsam arbeiten. Danke, Daniel. Da gibt es aber ja schon ein bisschen Schwierigkeiten, weil so richtig kriegen wir da auch nichts auf die Straße. Ne? Naja, das Problem ist, glaube ich, dass es fehlt halt Koordination, ja, um da was zu bewegen. Und das Ganze ist ja direkt verbunden mit der ganzen Debatte jetzt um Snowden, um die NSA, um Überwachung, um überhaupt, was ist Privatsphäre und so. Diese ganzen Sachen hängen ja irgendwie zusammen und dieser ganze Themenkomplex kommt irgendwie nicht auf die Straße. Und das liegt an ganz verschiedenen Sachen. Das fängt damit an, aus meiner Sicht, dass die ganze Zivilgesellschaft komplett gespalten ist und überhaupt nicht mehr zusammenarbeitet. Also angefangen bei bürgerrechtsgeprägten Parteien, die nicht zusammenarbeiten, aber eigentlich die gleichen Ansichten vertreten. Zudem, dass so gut wie jede NGO irgendwie keine Lust hat, in Zeiten eines Wahlkampfs zum Beispiel mit Parteien irgendwas zusammenzumachen, dass gewisse andere zivilgesellschaftliche Kräfte da sehr skeptisch sind und so weiter. Das ist halt alles das, was es gibt an Opposition zu diesen ganzen Entwicklungen, ist eigentlich extrem fragmentiert mittlerweile. Und ich glaube, dass man das nur beheben kann, indem man sich halt Gedanken macht, wie man das aktiv wieder zusammenführt. Und ich weiß nicht, ob das was ist, was die Piratenpartei leisten kann oder ob das nicht. Also wir können da sicher beitragen, aber dass dieses Bewusstsein muss erstmal überall sich einstellen, dass wir, wenn wir nicht mehr eine Faust sind, sondern fünf Finger, überhaupt nirgends hinkommen werden. Ja, wenn jetzt niemand was sagt, dann würde ich noch etwas aus den Fragen zum Vortrage bringen. Und zwar wird hier zum Thema Verhältnismäßigkeit spekuliert, in Zeile 22 vom Fragenpad. Wenn da jetzt für verhältnismäßig geringe Streitwerte, 250 Euro bei einem Gespräch, ist so tief in die Grundrechte der Bürger eingegriffen wird, wie ist denn das zu bewerten? Ist das grundsätzlich ein Problem? Wie ist denn da die aktuelle Rechtsprechung eigentlich? Ich hatte da eher Bewegung in die andere Richtung gehört. Christian, vielleicht kannst du was sagen. Ja, also Paragraph 101 Urheberrechtsgesetz, der diesen Auskunftsanspruch gewährt, der sieht keinerlei Verhältnismäßigkeitsabwägung der Rechtsgüter vor. Der hat ja, Paragraph 101 schränkt ja das Grundrecht von Artikel 10 ein. Also das ist ja gerade eine Grundrechtseinschränkung. Das heißt, in diesem Bereich Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, egal wie klein, hat sich der Gesetzgeber dazu entschieden, die immer zuzulassen. Das kann man aus 101 Urheberrechtsgesetz deutlich entnehmen. Da geht es jetzt also nicht darum, dass ein Thumbnail weniger wert ist als der neueste Kino-Hit. Also das ist völlig von der Verhältnismäßigkeit losgelöst und deswegen musste auch, weil die Grundrechte eingeschränkt werden, das auch in das Gesetz reingeschrieben werden, als letzter Paragraph, das ist Paragraph 10 Urheberrechtsgesetz, da sagt man durch Absatz 2 und Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses Artikel 10 des Grundrechts eingeschränkt. Das heißt, hier sagt ein Gesetz, wenn es um die Rückverfolgung von Urheberrechten geht, können wir uns nicht mehr auf Artikel 10 berufen. Die geht immer vor und das ist eine Grundsatzentscheidung, die getroffen worden ist. Keine Verhältnismäßigkeitsabwägung. Sobald das kleinste bisschen geistiges Eigentum verletzt worden ist, weiß ich, ist auch wieder so ein Streitbegriff, sobald das kleinste bisschen Urheberrechte verletzt worden ist, kann man eben so eine Zurückverfolgung in Gang bringen. Da wird gerade durch den Chat das Wort Kernbereichstheorie des Bundesverfassungsgerichts geworfen. Was ist denn damit gemeint? Das sagt mir in dem Zusammenhang nichts. Ich kenne viele Kerntheorien, viele Kernbereichstheorien, aber das ist jetzt, also hier gibt es eine Entscheidung des Gesetzgebers und das sagt mir jetzt nichts, kann ich nichts mit anfangen. Kann ich eine technische, juristische Frage stellen? Klar. Du hast vorher gesagt, irgendwie, dass offensichtlich rechtswidrige Inhalte bei RedTube zum Beispiel jetzt nicht gegeben werden, aber woher weiß man das dann, bevor man auf den Link klickt? Und sobald du den Link anklickst, hast du ja das Problem. Das weißt du ja vorher nicht. Ja. Also, nee, du hast das Problem nicht, weil die Abmahnungen ja unwirksam sind bei RedTube. Also, es ist so. Was jetzt gerade passiert ist, ist, dass eine Kanzlei aus Regensburg behauptet, dass RedTube nicht ging und dass man auf nichts draufklicken darf. Und jetzt wird darüber diskutiert, warum man angeblich auf RedTube nichts draufklicken darf. Ich sage, ja gut, das behauptet doch nur eine einzige Kanzlei aus Regensburg. Das heißt doch noch lange nicht, dass das so ist. Letztlich ist es so. Offensichtlich rechtswidrig ist eine Plattform als solche nur dann, Wenn selbst der Dümmste begreifen muss, dass der Rechteinhaber niemals genehmigt hätte, dass so viel urheberrechtlich geschützte Werke kostenlos zum Beispiel da abrufbar sind. Sprich, bei Kino.to, da war das der Fall. Da muss selbst der Dümmste begreifen, dass das hier nicht alles kostenlos sein kann. Bei YouTube ist es anders. Da weiß jeder, ja, klar, hier sind Werke. Und wenn dann mal ein Filmchen zu finden ist, meinetwegen auch ein RTL-Film, meinetwegen auch ein aktuelles Robbie Williams-Video, da kann man sich ja auch überlegen, naja, manche Inhalte auf YouTube sind gesperrt, manche nicht. Also wird YouTube wohl Vereinbarungen haben, was möglich ist auf YouTube und was nicht möglich ist. Damit ist YouTube jedenfalls nicht offensichtlich rechtswidrig. Ich vertrete die Rechtsauffassung, dass man die Plattform als solche betrachten muss, um die offensichtliche Rechtswidrigkeit herleiten zu können. Und man darf nicht, wie dein Beispiel ist, auf die offensichtliche Rechtswidrigkeit des einzelnen Videos gehen. Aber selbst da, bei Amanda Secret, siehst du nicht, Amanda Secret ist da illegal hochgeladen worden. Jedenfalls war es nicht offensichtlich rechtswidrig. Ist für den einen oder anderen schwierig zu verstehen, aber man kann sich merken, wenn selbst der Dümmste raffen muss, das kann doch hier nicht mit rechten Dingen zugehen, dann ist es offensichtlich rechtswidrig. Und da gab es nichts zu raffen, genau wie du gesagt hast. Auf RedTube gab es nichts zu raffen, dann ist es auch nicht offensichtlich rechtswidrig. Ja, aber gerade der Punkt mit der Rechtswidrigkeit ist ja genau das, wo es besonders viel Streit auch unter Experten gibt. Wir erinnern uns ja sehr gerne daran, dass es den Rechtsstreit gab zwischen GEMA und YouTube, den exemplarischen, wo die GEMA ja letztendlich aus YouTube nicht nur Mitstörerhaftung, sondern ganz klare Störerhaftung hier machen wollte und diese 12 Titel als Exempel hat sperren lassen und gesagt hat, ja, dafür wird nichts bezahlt, das ist in der Form nicht legal. Und da sind wir nämlich genau in diesem Bereich, dass wir eigentlich eher drüber nachdenken sollten, hier generell eine Art von Nutzung neu zu lizenzieren und neue Regeln zu finden, auch dann eben spezifisch bezogen auch auf die Art und Weise, was Privatkopie heutzutage bedeutet. Bruno, ich glaube, du hast es geschafft, eben gerade geschickt in Richtung Urheberrecht umzuleiten. Wir sind doch die ganze Zeit beim Urheberrecht. Ja, aber was mir jetzt sehr, sehr am Herzen liegt, zumal der Christian das ja vorhin auch, sagen wir mal, um es mal vorsichtig zu formulieren, ziemlich verkürzt dargestellt hat, kannst du uns mal in kurzen Worten den Beschluss von Offenbach erklären, indem wir uns bei den Piraten eine feste Meinung zum Urheberrecht zugelegt haben? Also ich versuch's mal in kurzen Worten, weil unsere Urheberrechtsreform ist eben sehr, sehr groß und ist eben nicht abschaffen, sondern wirklich reformieren. Und ich finde es auch immer wieder interessant, dass ganz viele Leute, sogar auch Experten in dem Feld denken, wir würden es gerne abschaffen. Dem ist nicht so. Wir wollen, dass das Urheberrecht endlich der Digitalisierung von heute gerecht wird. Wir wollen, dass wir sehen in der heutigen Zeit, vermischen sich Nutzer und Urheber. Ich gehe jetzt noch nicht direkt auf die Punkte ein, sondern das, was die wesentliche Idee dahinter ist. Wir merken, es gibt neue Nutzungsarten. Wir wollen, dass die Augenhöhe geschaffen wird, auch zwischen Urheber und Nutzer, weil eben der Übergang ein Graubereich wird. Wir haben quasi Konsumenten, Prosumenten, Monopole der Auswertung verschwinden heutzutage, Kanäle der Vermittlung wachsen, was dazu sorgt, dass es eben mehr und mehr Menschen gibt, die schaffen, und die Zukunft wird eben sein, dass letztendlich fast so gut wie jeder ein Urheber ist, was wir auch zum Beispiel in dem wesentlichen Punkt sehen, Recht auf Remix. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen, um es mal verkürzt darzustellen, eine Art Fair-Use-Regelung in Deutschland schaffen. Wenn wir auf unsere Urheberrechtreform konkret eingehen, wir wollen einmal das Urheberrecht in eigentlichen Punkten wie zum Beispiel Schutzfristen, Verkürzung reformieren. Wir wollen die Reform des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes und da ganz spezifisch natürlich die Verwertungsgesellschaften hinsichtlich Transparenz und fairer Beteiligung der Urheber, wie zum Beispiel auch das Ausschließen eines Verwerter, eines Anteils für Verleger, wo wir auch momentan sehr, sehr spannend klagen. Dann das Urhebervertragsrecht reformieren, dass der Urheber letztendlich viel mehr Chancen gegenüber demjenigen hat, dem er eben Nutzungsrecht übertragen hat. Und wenn es dann konkret wird, ist natürlich noch der ganze Bereich wie Bildung, also Open Educational Resources, die in Deutschland noch keinen Fuß fassen konnten, digitale Lernmittelfreiheit, wesentlicher Aspekt, Recht auf Remix hatte ich schon angesprochen, dann diesen Abmahnstopp Die Störerhaftung muss abgeschafft werden. Wir wollen Verteilungsgerechtigkeit bei den VGs und das auf europäischer Ebene. Wir wollen DRM-Maßnahmen weghaben, weil wir wissen alle, dass es dafür für die Umgehung von DRM-Maßnahmen drastische Strafen gibt. Wir wollen da eben auch einen Schutz des Nutzers, eine neue Definition der Privatkopie eben auf Höhe der Nutzungsarten im Internet von heute, eben auch eine Schranke fürs File-Sharing. Dann geht es um die Reform verwaiste Werke und vergriffene Werke, um eben in Bibliotheken die Digitalisierung nachhaltig hinzubekommen. Wir wissen alle, was es für Probleme bei der deutschen digitalen Bibliothek mit der Lizenzierung und der Suche von Urhebern gibt. Nicht wie der Europäer. Und zuletzt, um jetzt abzuschließen, Open Access. Wir sagen, öffentliche Werke, die mit öffentlichen Geldern gefördert wurden, die müssen natürlich dann auch frei verfügbar sein und die Gemeinfreiheit amtlicher Werke. Und demgegenüber stellen wir dann eben auch noch neue kulturpolitische Ansätze. So, kleine Randbemerkung hier. Mir wird gerade die Information zugespielt, dass das Forschungsprojekt der Hochschule Hof und Goethe-Universität Frankfurt, der die politischen Top-Themen analysiert, uns gerade erstens mal die Piraten über die Große Koalition gespült hat und zweitens Abmahn-Leak und Abmahn-Wahn die beiden Top-politischen Tags bei Twitter sind. Ne? Also Piraten wirken. Ich würde auch ganz gerne noch mal ein bisschen was zu dieser Debatte beisteuern, wenn ich darf. Ja, selbstverständlich, also, wir erleben ja seit vielen, vielen Jahren jetzt, dass die Bundesregierung immer sehr willfährig ist, sobald die irgendwelche Verwertungsindustrien irgendeine Anfrage stellen, die rennen dann quasi sofort los und passen das Urheberrecht an, wie es gerade der Verwertungsindustrie passt. Haben wir ja jetzt zum Beispiel auch letztens bei dem Leistungsschutzrecht gesehen, bei vielen anderen Urheberrechtsthemen, ging die Bundesregierung quasi immer sofort in die Knie. Also das sind jetzt auch Dinge, die wir als Piraten nochmal ganz verstärkt nach vorne bringen sollten, um uns dort zu positionieren, weil es ist, da gebe ich dem Bruno absolut recht, es ist ein ganz gravierendes Thema und vieles, was uns jetzt auch im Bereich Überwachung betrifft, ich will jetzt da keinen Aluhut aufsetzen, aber vieles, was im Bereich Überwachung geht, hat ihre Ursprünge in der Rechtfertigung oder in dem Begehren der Verwertungsindustrie, Zugriffe auf IP-Adressen zu haben, Vorratsdatenspeicherung. Ich meine nur mal, wie diese ganze Diskussion mal angefangen ist. Die Ursprünge hat das quasi darin, dass Leute dieses Recht auf geistiges Eigentum ganz weit nach vorne gebracht haben. Das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. Wir haben uns ganz lange gegen dieses Urheberrecht gewehrt, weil es eben quasi die Begründung auch war, um Urheberrechtsverletzungen aufzudecken. Dass jetzt natürlich mittlerweile Terror, Kinderpornografie und was nicht alles da irgendwie dahinter steht, ja, ist ja klar. Aber wir müssen halt eben auch aufpassen, dass uns da die ganzen vorgeschobenen Argumente natürlich nicht die Sicht auf das eigentliche Ding versperren. Und hier sind wir als Piraten natürlich auch gefragt, uns wieder ganz stark zu positionieren. Wir haben da jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen auch den Weg verloren. Und ich glaube, da sollten wir auch durchaus mal wieder in die Bresche schlagen. Wir haben natürlich auch ganz viele andere Themen, ganz klar, aber ich denke, hier ist ein ganz wichtiger Teil der Leute, die uns auch immer unterstützt haben. Das ist die Netzkultur, das sind die Leute, das sind wir, so quasi die Piraten. Deswegen haben wir übrigens auch den Namen. Ich wollte es nur nochmal erinnern. Und ja, damit würde ich mich nämlich auch fast schon ganz gerne ein bisschen aus dieser Diskussion verabschieden. Ich muss nämlich morgen früh um 5 Uhr aufstehen, weil ich will morgen nach Berlin fahren. Deswegen würde ich jetzt gleich mich auch mal ganz still und heimlich davonschleichen. Ich finde die Diskussion unheimlich spannend, aber ich muss einfach ins Bett, sonst bringe ich morgen auch nichts Tolles mehr zustande und ich muss morgen noch eine Pressekonferenz geben. Deswegen, ich bedanke mich bei allen, die da sind und ich finde die Diskussion ultra spannend. Ich hoffe, ich konnte noch ein bisschen was beitragen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich mache mich jetzt gleich vom Acker. Vielen Dank. Schön, dass du da warst, Thorsten. So wie du können auch alle anderen diese Diskussion, wenn sie sie nicht bis zum Ende durchhalten, natürlich in der Aufzeichnung, die wir im vom Nebelhorn machen und dann im KN-Nest und auf der Bundeswebseite natürlich publizieren, dann nachhören. Ne? Also du versäumst nichts. Gute Reise. Vielleicht an der Stelle schon mal die Info, dass das RTL Nachtjournal auch berichten wird in einer halben Stunde. Ich weiß nicht, ob die schon über den Leak berichten, auf alle Fälle nochmal über die RedTube-Abmahnungen, und da, die waren mit Recherchen auch schon ganz ordentlich zusammen zugange, vielleicht kommt da sogar schon was. Okay, danke. Ich mache mich davon, ja? Tschüss. So, vielleicht noch eine Frage in die Runde geworfen. Hier im Pad steht, gibt es dieses extreme Affentheater eigentlich nur in Deutschland oder auch in anderen Ländern? Ich glaube, damit ist das Nachverfolgen von IP-Adressen gemeint und das anschließende Abmahnen von Menschen. Da gibt's, glaube ich, schon was zu sagen zu der Frage, oder? Ja, also zwar gibt es in den USA das Copyright, das sich schon wesentlich unterscheidet vom Urheberrecht, und es gibt eine Fair-Use-Regelung, aber die Unterhaltungsindustrie ist dort wahrlich nicht zimperlich und schlägt Dinge vor, gemeinsam mit amerikanischen Senatoren wie Rootkits, Malware und Schadsoftware Trojaner, die dazu dann da sind, um Urheberrechtsverletzungen festzustellen, die Rechner zu sperren. Also das ist noch nicht Realität, aber das sind eben Ideen, so wie damals diese Super-Pieper-Geschichte, um dann die Rechner zu sperren und dann erst bei einer Stelle wieder quasi freischalten lassen zu können, gegen eine entsprechende Gebühr. Und wenn wir, da nutze ich jetzt gerade die Chance, ein aktuelles Thema gerade diskutieren, wo wir Piraten viel vorbereiten, TTIP, das Freihandelsabkommen, dann wissen wir ganz genau, dass solche Dinge natürlich die amerikanische Unterhaltungsindustrie auch ganz, ganz gerne bei der Durchsetzung von Urheberrechten restriktiver Art auch dort unterbringen möchte. Wir wissen das aus CETA, wir wissen das aus TPP, also dem Trans-Pacific Partnership, wo die Leaks ja auf WikiLeaks vorhanden sind, dass genau solche Dinge, gerade was die Durchsetzung betrifft, gefordert werden. Und insofern kann ich das nur bejahen. In anderen Ländern ist es auch so drastisch, halt in anderen Bereichen. Wir in Deutschland haben halt eine sehr, sehr starke Orientierung dahin, das Internet als nationales Ding zu sehen und viele Dinge eben sehr national zu regeln, weshalb es dann eben auch solche Dinge gibt wie gesperrte YouTube-Clips und Ähnliches, wo sich natürlich jeder an den Kopf fasst. Möchte da jemand noch was ergänzen? Ich glaube, in Deutschland sind die Abmahnwellen sicherlich schon auf alle Fälle perfektioniert worden. Ob das in anderen europäischen Ländern so ist, also ich meine nicht, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Ich glaube, in England ist auch abgemahnt worden. Es gab Überlegungen, nach Italien zu gehen, da zu expandieren von einigen Abmahnkanzleien mit dem Wissen, was man hier gesammelt hat. Das ist ja auch ein technisches Wissen, was man erstmal haben muss, um hier abmahnen zu können. Aber in Deutschland ist der Auskunftsanspruch gut in den Griff bekommen worden und die Gerichte machen gut mit. Das heißt, da werden ja schon die IP-Adressen fast schon über irgendwelche Programmschnittstellen ausgetauscht, so dass das alles noch schneller geht. Ich glaube, letztlich sind es noch Excel-Tabellen, aber das ist schon alles sehr perfektioniert worden. Und es läuft fast maschinell, was auch dann letztlich ja auch begründet, warum jetzt hier so viele Auskunftsbeschlüsse zu Unrecht erlassen worden sind, hier im aktuellen Verfahren, in den RedTube-Verfahren. Letztlich muss ich sagen, der Versuch des Gesetzgebers mit dem Anti-Abzock-Gesetz, die Abmahnwellen einzudämmen, ist gescheitert. Ich kann es aus eigener Praxis sagen. Es rufen hier bei uns in der Kanzlei am Tag mittlerweile wieder zwischen 20 und 30 Abgemahnten an. Vor dem Gesetzentwurf waren es 40, 50 pro Tag Abgemahnte. Unmittelbar zwei Wochen nach Erlass des Gesetzes hat keiner mehr angerufen. Da hatten alle irgendwie das Abmahngeschäft gestoppt. Und zwei Wochen später haben fast alle wieder das Abmahngeschäft aufgenommen. Der Einzige, der ein bisschen fehlt, der jahrelang dabei war, aber sich möglicherweise komplett zurückgezogen hat, sich jedenfalls noch nicht weiter geäußert, ist Rechtsanwalt Rasch, der eigentlich der Begründer der Massenabmahnung war. Damals noch nicht, will ich ihm nicht unterstellen, um nur Geld zu schinden, sondern damals war das vor allen Dingen im Auftrag der Musikindustrie, sollte hier ein Pflock gesetzt werden. Er war ja auch mal Justiziar des Bundesverbandes der Musikindustrie und so ist das damals mal zustande gekommen. Aber er hat aufgehört und der größte Massenabmahner Insgesamt im Filesharing-Moment mit Abstand ist die Kanzlei Waldorf-Frommer aus München, die hat, ich würde schätzen, 40% des Abmahnmarktes. Es konzentriert sich letztlich auf wenige Kanzleien. Vielleicht müsste man da mal die Gespräche ansetzen. Wenn man die 10, mit den 10 Kanzleien sprechen würde, dann, ja, weiß ich nicht, dann wäre es das vielleicht, oder die Rechteinhaber würden sich andere Kanzleien suchen. Aber es ist nach wie vor noch ein großes Ding, das kann ich also bestätigen. Ich würde da noch ganz gerne ergänzen, als dieses Gesetz eingebracht wurde zum Abmahnstopp, können wir uns wahrscheinlich auch alle noch gut erinnern, dass gerade die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger doch da einen ziemlich klaren Riegel vorlegen wollte, aber dann kam eben, das war auch sehr interessant, das war unmittelbar nach der MIDEM, das ist so das wichtigste Branchentreffen der Musikindustrie, da kam der Kulturstaatsminister Neumann direkt angejettet und hat nochmal ganz schnell den Finger draufgelegt und dann wurde eben dieses Gesetz doch nochmal gekippt und zu dem, was es eben jetzt ist. Und weil Sie gerade auch schon Europa angesprochen hatten, ja, kann ich auch bestätigen, in England wurde viel abgemahnt. Wir müssen natürlich auch einsehen, es gibt in Europa, es gibt ja kein europäisches Urheberrecht. Es gibt nur den Versuch zu harmonisieren. Und diese Harmonisierung, die ist in der Infosoc-Richtlinie festgeschrieben und das wird eben versucht und da gibt es natürlich verschiedene Ausbuchtungen, wie das Ganze stattfindet. Wenn wir uns zum Beispiel Frankreich anschauen, da wurde jetzt nicht so viel abgemahnt im klassischen Sinne, da wurde aber natürlich versucht, extrem erfolglos übrigens, mit Hadopi dieses Netzsperrenmodell einzuführen, was ein totaler Flop war, aber wir sehen letztendlich, eine Harmonisierung wird zumindest versucht, auch wenn sie bisher nicht wirklich gelungen ist. Und ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Aspekt, wo wir Piraten dann auf Europaebene auch wirklich darauf hinarbeiten müssen, dass vor allem wirkliche Urheberrechtsreform stattfindet und nicht nur Gesetzgebung durch Lobbyisten des Bundesverbands Musikindustrie und ähnlicher Verbandsstrukturen. Da stehen sich am Saalmikrofon der Hans Carlos und der Cola die Füße platt. Wer steht denn schon platter? Den Cola haben wir, glaube ich, schon länger gesehen am Mikrofon, oder? Ja, wahrscheinlich holt er sich gerade ein Bier, ne? Nö, der wartet auf seinen Start. Ja, dann komm, aufmachen. Mach, frag, sprich. Gerne. Wir sind ja bei den Piraten live und ungeschminkt. Wir haben vor 51 Minuten Grüße von der Netz-Community bekommen. Semper-Video ist ja fachlich dafür geeignet, aber eine Einladung kann das Team von Semper-Video hier auf den Mumble deswegen nicht folgen. Ich lese mal kurz vor. Das Thema regt mich zu sehr auf. Da würde ich ausrasten. Nachher sage ich noch, was ich bereue. Von uns hier, jedenfalls von mir auf alle Fälle, herzlichen Dank an Semper Video für die gute Arbeit, die ihr da draußen macht. Ihr gehört virtuell zu uns auf alle Fälle dazu und wir freuen uns, dass ihr auf Nebelhorn Radio da draußen mit dabei seid. Ganz passend vielleicht dazu, Semper Video schreibt mir gerade über Skype und sagt, wie sieht's eigentlich mit der Tatsache aus, dass die abgemahnte URL nicht stimmt? Er hat dazu auch ein Video heute auf Semper Video online gestellt. Dahinter war ja gar nicht der Film und die Fragestellung, muss nicht der Rechteinhaber beweisen, dass er gar keine Rechte hat? Ja klar, muss dass der Film da war. Natürlich muss er das beweisen und ich habe ja die Auskunftsbeschlüsse gesehen. Die gaukeln vor, dass alles bewiesen ist, weil man eine Software hat, die sicher funktioniert und das alles beweisen kann. Und das wirft doch einmal nur mehr die Fragestellung auf, wie kann irgendjemand an Eidesstatt versichern, dass diese Software korrekt funktioniert, wenn wir alle auf den Link klicken und das ist nicht dahinter. Es sei denn, mittlerweile sei das Video gelöscht worden und RedTube hätte da jetzt andere Videos hochgeladen. Aber tatsächlich habe ich das schon häufiger gehört. Hinter diesen Links, die in den Auskunftsbeschlüssen drin standen, sind nicht die Videos, die abgemahnt werden. Finde ich auch kurios. Also viele, viele Ungereimtheiten, die möglicherweise auch dadurch gekommen sind, dass das Ganze hier relativ überhastet passiert ist. Es sollte ja noch vor Weihnachten abgemahnt werden. Warum? Ist auch eben ersichtlich, die Leute hatten da sicherlich noch das Geld, vielleicht sind dann die Zahlquoten höher, da kann man vielleicht aus Erfahrung der letzten Jahre seine Schlüsse gezogen haben und dass dann solche Sachen einfach untergegangen sind, dass da irgendwie in den Anträgen, wobei die waren ja schon vorher, da falsche Links drin waren. Ich weiß es nicht, aber natürlich muss das im Zweifel dann auch bewiesen und begründet werden. Sag mal, so richtig sorgfältig klingt das jetzt alles irgendwie nicht. Wie läuft denn das ab in der Praxis? Was passiert denn da? Jemand hat irgendwie hat aus irgendwelchen merkwürdigen Quellen, wie wir ja schon gehört haben, über irgendwelche Zählpixel oder sonst irgendeinen Mist, den man sofort abschaffen sollte, rausgefunden, dass die IP hier, was weiß ich, 123, 124, 125, 126, jetzt einen gewissen Video, an dem die, was weiß ich, Pixi GmbH oder sowas, Rechte vermutet, da runtergeladen hat und dann was passiert jetzt mit dieser Information? Wie läuft das ab? Wer muss da eigentlich was prüfen? Und du hast vorhin was gesagt von hunderten von Dingen mit jeweils tausenden IPs drin. Gib uns mal eine Idee dazu. Also ich verstehe das nicht so ganz. Machen wir es erstmal kurz fürs File-Sharing, da weiß ich es genau. Beim Streaming wissen wir es ja alle nicht so ganz genau. Beim File-Sharing sieht es so aus, man klingt sich ein in die Tauschbörsen, zu BitTorrent und kann da wunderbar sehen, wer gerade was shared und muss vereinfacht gesagt einfach nur die IP-Adressen notieren und über einen Hashwert kann abgeklärt werden, ob derjenige das Werk wirklich auf seiner Platte hat. Ich weiß, dass da Manipulationen auch möglich sind, aber soweit wird erstmal von den Gerichten das Beweisverfahren akzeptiert. Man muss sich also nicht immer den ganzen File von demjenigen runterladen. Dann habe ich erstmal über eine Software tausende IP-Adressen getrackt von denjenigen, die ein bestimmtes Werk anbieten, meinetwegen ein Lied von Madonna zum Beispiel. Und mit diesem Satz an IP-Adressen, da muss ich dann eine Begründung schreiben und glaubhaft machen, warum all die Menschen hinter diesen IP-Adressen etwas Bestimmtes getauscht haben. Die sortiere ich nach Providern, zum Beispiel nach der Deutschen Telekom, und gehe dann zu den Gerichten, die zu den Providern passen. Für die Deutsche Telekom ist das das Landgericht Köln. Dann marschiere ich also zum Landgericht Köln und lege denen diese Liste vor mit den IP-Adressen und sage, liebes Landgericht Köln, hier ist die Glaubhaftmachung dafür, dass all diese Menschen, die diesen bestimmten Song von Madonna getauscht haben. Und dann sagt das Landgericht Köln, jo, das hast du uns jetzt aber gut dargelegt, das glauben wir dir. Und wir verpflichten jetzt die Telekom, Auskunft darüber zu erteilen, welche Adressen dahinter stecken. Naja, und dann beginnt der bekannte Lauf, hat man erstmal die Adressen, also man fragt dann die Telekom, hat man dann die Adressen, gehen die Abmahnungen los. So läuft es beim File-Sharing. Beim Streaming ist protokolliert worden, habe ich auch gesehen, dass jemand auf einen gewissen Link geklickt hat und dass das nur zum Abspulen des Videos geführt haben kann. Also das ist der Status quo, was da gerade protokolliert worden ist. Also das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Da weiß ich auch gar nicht, was das soll. Also dazu kann ich nichts im Detail sagen. Die Anträge sind schlapp. Dass darauf überhaupt Auskunftsbeschlüsse erlassen worden sind, ist mir schleierhaft. Und einzelne Nachprüfung ist völlig abwegig, dass man auch nur dran denkt, dass da Nein. Also man muss ja tatsächlich sagen, dass hier von 89 Beschlüssen 27 nicht durchgewunken worden sind. Das heißt, 27 Richter hatten entweder die Kompetenz oder haben ihren Job richtig ernst genommen. Ein Drittel der Richter etwa. Und hat sich das näher angeguckt und gesagt, nö, das reicht nicht. Wir winken hier keine Beschlüsse durch. Insofern, dieses Thema Streaming, dass wir das in Zukunft noch sehen, glaube ich ohnehin eher nicht. Ich denke, dass die Gerichte jetzt sensibilisiert sind durch diese echt massive Berichterstattung und in Zukunft eben genauer hinschauen. Also wenn man diese Abmahnwelle von Herrn Uhrmann was Gutes sicherlich abgewinnen will, dann, dass ich mir sicher bin, dass sich das kein Richter mehr erlauben wird, dass da in Zukunft nochmal was schief geht. Die werden jetzt erstmal Weiterbildungsmaßnahmen besuchen. Was ist hier Streaming, was ist File-Sharing und was ist Downloading? Ja, das haben die nämlich tatsächlich verwechselt. Gibt es ein probates Angriffsmittel gegen diese unbegründeten Durchwinkungen? Ja, ganz klar. Da hatten wir vorhin schon mal kurz was zu gesagt, dass ich sage, die kann man angreifen. Man kann hier Beschwerde einreichen und mit den Beschwerden dann eben die Beschlüsse wieder kippen. Wir werden das vereinzelt auch durchziehen und möglicherweise, wenn wir da Recht bekommen, das auch im großen Stil durchziehen. Das wäre ja dann mal ein erfreulicher Nebeneffekt, ne? Absolut. Also wie gesagt, wenn man dem noch was Gutes abgewinnen will. Worin liegt eigentlich der Anlass für die Gerichte, mit diesen Dingen so im Durchwinkelverfahren umzugehen? Also das sind, also sagen wir mal, auch bei vergleichsweise wenig digitaler Vorbildung müsste man doch als Jurist ein Gefühl dafür haben, hoppla, hier greife ich in das Grundrecht eines Menschen ein und mal wenigstens mal vorher drauf gucken in Ruhe. Das ist aber auch die Masse. Also, ja, genau, die Masse, ja. Das heißt, es ist einfach ein Overload-Problem, die wollen sich das irgendwie vom Buckel schaffen und dann wird mal kurz unterschrieben. Das ich glaube ja eher so, man guckt auf den ersten Antrag noch drauf, auf den zweiten noch, auf den dritten und auf den vierten auch noch. Und die sehen alle ähnlich aus, das muss ich natürlich auch zugeben. Ne? Das sieht alles fast identisch aus. Und ein bisschen ist das Gericht hier auch gefoppt worden, aufs Glatteis geführt worden. Denn wer hier von Link-Hash spricht, da waren Link-Hashs, der Begriff Hash hat aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn bei dem Link jedenfalls gehabt, dass das noch irgendwie in den Hash gepackt worden ist. Jedenfalls standen jetzt die Worte Hash und die IP-Adresse genauso nebeneinander wie beim File-Sharing, sodass das optisch schon sehr identisch aussah zu den File-Sharing-Anträgen. Ich kann mir vorstellen, dass das bewusst so gemacht worden ist, um das Gericht zu foppen in ihrer Trantütigkeit. 20 von den Dingern pro Tag sind es ja, auch mehr, ich glaube 30 pro Tag bei 600. Man macht 30 von den Dingern pro Tag, guckt kurz drüber, yo, sieht optisch genauso aus, nächste. Und das ist ja auch jahrelang, ist ja 7 Jahre lang gut gegangen. Jetzt ist das erste Mal schiefgegangen. Jetzt sind sie alle hellhörig. Wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Aber klar, jetzt haben wir den Salat. Oder sagen wir mal, 20.000 bis 30.000 Menschen haben jetzt den Salat. Ja, aber Volljuristen werden bezahlt, dass sie die Subsumption, Juristen werden für korrekte Subsumierung, Subsumption bezahlt. Und das muss dann auch passen. Das ist das, wofür die Geld kriegen. Ich möchte ja, sie werden ein bisschen fürs Disziplin Lesen bezahlt bitten. Werden. Der Hans-Carlos steht hier schon die ganze Zeit in der Schleife. Bitte kommt hier nicht in den Kanal Mikrofon rein und drängelt euch einfach vor. Genau, und vor allem nicht der Dude, bitte. Hans-Carlos, genau. Ich habe in den 90er Jahren die Plattform Usenet Replayer aufgebaut. Das war ein Archiv, wo man die Bilder aus dem Usenet entsprechend suchen und abrufen konnte. Und das war am Anfang in Nordamerika gehostet und habe mich von daher mit dem DMCA sehr genau befasst. Damit auch mein Vorlieferant keinen Ärger kriegt, der mir die Server zur Verfügung stellte. Und ich habe das damals eine der ersten Implementierungen sogar automatisiert. Das heißt, ein Rechteinhaber konnte dort diese geforderte digitale Anspruchserhebung durchführen, hat dann ein E-Mail erzeugt, wenn er das digital signiert, an meinen Server geschickt hat, hat er automatisch den Inhalt weggeschossen. Das heißt, im Prinzip alle amerikanischen Rechner, und wir haben in Europa mittlerweile eine vergleichbare Rechtslage, haben, wenn sie, sage ich mal, jetzt valide betriebene Web 2.0-Plattformen sind, also User-Content-Plattformen, haben die Möglichkeit, dass die Urheberrechtsinhaber binnen Sekunden oder zumindest, wenn es dann sehr zeitnah ist, wenn es manuell ist, ihre Inhalte von diesen Plattformen herunterholen können. Und insofern muss bei einem Kanal wie RedTube im Prinzip, wenn das nicht passiert, von einer konkludanten Einverständniserklärung des Rechteinhabers, dass ihn das nicht stört, dass dieses Video da auf der Plattform vorhanden ist. Weil, wie ja schon mehrfach gesagt wurde, ich kann im Prinzip keine Web 2.0-Plattform anfassen, ohne die Aussage, dass ich eben aufgrund der für den Urheber eingeräumten Widerrufsautomatismen via digitaler eidesstattlicher Versicherung. Ohne dass ich dann den User-Inhalt als legal definiere, macht das ganze Web 2.0 keinen Sinn. Von Twitter über angefangen bis YouTube oder RedTube oder wie sie sonst alle heißen. Darf ich mich ein bisschen einmischen? Ich kenne das Problem, der Hans-Carlos ist Provider. Hans-Carlos, kannst du das in einem Satz bitte nochmal für uns zusammenfassen? Ja, wie gesagt, ich habe mit diesem Werkzeug des DMCAs, das funktioniert im Prinzip wie folgt. Du siehst als Urheberrechtsinhaber irgendwo dein Stück. Dann schickst du eine digital signierte E-Mail hin. Da drin steht im Wesentlichen, du bist, wer bist du? Du behauptest, dass du der Urheber dieses Werkes bist. Und du behauptest, dass dieses Werk ohne dein Einverständnis dort publiziert ist. Und damit ist für den Provider der Web 2.0-Plattform die Rechtsgrundlage gegeben, dieses sofort zu löschen. Da kann dann der, der es publiziert hat, Widerspruch einlegen. Dann muss das Werk sofort wieder online gestellt werden. Aber es wird jeweils die andere Partei über diese digitalen signierten eidesstattlichen Versicherungen oder wie es im Englischen heißt, Statement under Penalty of Perjury, wird entsprechend informiert. Und dann hat man praktisch zwei Kontrahenten, die die jeweils eidesstattliche Versicherung und die digitale Signatur des jeweils anderen haben und die können sich dann vor Gericht auseinandersetzen. Und so wollte man die Provider und die Nutzer von Web 2.0 Plattformen aus der Schusslinie des Urheberrechts heraushalten. Und das ist meines Erachtens nach auch sehr gut geglückt. Ich habe also sehr viele solche Requests bekommen, habe dann irgendwann natürlich Ärger, fand das ärgerlich, dass ich diesen unnötigen Traffic habe. Habe heute keinen, nicht mehr so, weil ich einfach einen Zeitdelay eingebaut habe und praktisch im Usenet mittlerweile durch Bots zeitnah Sachen weggeschossen werden. Was dann nach einer Stunde oder nach zwei Stunden übrig ist, das ist dann schon sauber. Ich habe jedenfalls seit Monaten und Jahren keine mehr bekommen von diesen DMCS. Und eine Frage und an wen und in einem Satz, wenn es sich machen lässt, macht uns das Ganze leichter. Also deine Frage, die du an wen stellst. Die Schlussfolgerung ist einfach, warum wird hier eigentlich immer so viel um alle anderen Themen herum diskutiert. Der zentrale Punkt ist, ich habe hier kein offensichtlich rechtswidriges Material, sondern alle Plattformen, die ein sauberes Urheberrechtsprozessing machen, sind als legal zu betrachten. Und da gibt es auch keine Ausnahme, weil es jetzt irgendwie Rotlicht ist oder sowas. Soll antworten, wer will. Sehe ich genauso. Da gibt es keinen Pardon. Insofern mein klares Statement, diese Abmahnung hier sind ohne Hand und Fuß. Übrigens noch was zu den Richtern. Ich hatte auch schon mal, wenn man in dem Bereich tätig ist, ist es keine Frage des Obs, sondern nur des Wann irgendwelche illegalen Inhalte mal durchgeschleift werden. Und dann hat auch die entsprechende Dienststelle einen entsprechenden Hausdurchsuchungsbeschluss sogar erwirkt. Und der aus Textbausteinen zusammengesetzt, das hat man ganz klar erkannt. Der Richter oder die Richterin hat sich in dem Fall noch nicht mal die Mühe gemacht, in das Verzeichnis der Telekommunikationsanbieter, in dem ich drinstehe, weil ich auch Internetprovider bin, hier für meinen Ortsteil. Das wurde in keinster Weise irgendwie gewürdigt oder sonst was. Das wurde einfach nur abgenickt. Also irgendwie machen die Jungs ihren Job nicht so wirklich. Naja, man muss natürlich auch immer davon ausgehen, dass Richter sich natürlich auch oft daran orientieren, was ihnen so an Vorgaben auch höherrichtlicherseits kommt. Und wir wissen, dass das BGH in der letzten Zeit doch einen Haufen sehr fragwürdige Urteile abgeliefert hat. Und das färbt natürlich auch viele Richter ab. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, das sind auch Richter, die Richter beim Deutschen Patent- und Markenamt, wie oft die daneben entscheiden, sei es bei Tarifkonflikten zwischen Verwertungsgesellschaften und verschiedenen Verbänden und auch grundsätzlichen Fragen, wenn es um die Reform und Transparenz von Verwertungsgesellschaften gibt. Ich war selber schon auf mehreren dieser Anhörungen vom Deutschen Patent- und Markenamt und da schlägst du teilweise die Hände über dem Kopf zusammen. Und zum Beispiel der ehemalige Patentanwalt Dr. Vogel, Patentrichter Dr. Vogel, der jetzt auch geklagt hat gegen die VG Wort, der hat ja selber gesagt, er kann sich gut an die Zeit erinnern, wo dann irgendwie zwar verhandelt wurde über irgendwelche Einigungsverfahren schiedsgerichtlicherseits und danach sind die Richter mit den GEMA-Vorsitzenden ein Essen gegangen. Also da muss man natürlich schon sagen, dass sich die Lobbystruktur nicht nur in die Politik reinziehen, gerade im Verbandsbereich großer Konzerne und die Musikindustrie und die ganze Unterhaltungsindustrie ist da sehr gut vernetzt, sondern eben auch auf richterlicher Seite. Ja, aber das ist doch nicht mit Lobbygeschichten zu erklären in dem Fall. Der Witz ist einfach gewesen, einen Anfangsverdacht gegen einen Provider zu äußern oder anzunehmen, weil irgendwelche illegale Inhalte über seine Rechner gezogen werden. Das ist sowas von haarsträubend daneben. Ich meine, Durchsuchungsbefehl als Zeuge wäre ja noch okay gewesen. Aber das war als Beschuldigter, also geht nicht. Vollkommen richtig. So, also was haben wir denn heute gelernt? Wir haben gesehen, diese UNC, Anwaltskanzlei, die im Moment gerade auf sehr, sehr fragwürdiger Basis Streaming-Nutzer abmahnt, hat vor, also und da wahrscheinlich auch damit gewaltig ins Gesicht, das werden sie gewaltig ins Gesicht zurückkriegen. Und die haben, dieselben Leute haben mit derselben Purzel GmbH, die jetzt auch am Start ist, vor 3 Jahren einen rechtswidrigen Vertrag abgeschlossen. Das ist eigentlich schon ziemlich viel für so einen Tag, oder? Du darfst aber eins nicht vergessen. Diese Kanzlei hat bereits eine Menge dran verdient, weil ganz, ganz viele Abgemahnte haben einfach still und stumm gezahlt und sind froh, dass sie die Sache durch sind. Ja, in den Kleinen bleibt es dann immer hängen, ne? Aber ich hoffe, wir hoffen jetzt hier. Entschuldigung. Es gehen leider auch genügend Leute dann, haben nicht genügend Leute dann auch die Courage, sich eben zu informieren und dann Widerspruch einzulegen oder irgendwas zu tun oder eben jetzt zur Kanzlei wie vom Christian zu gehen. Und es gibt ja auch noch einige andere Kanzleien, die sich da spezialisiert haben, gegen Abmahnindustrie vorzugehen, die sich einfach nicht trauen oder vielleicht auch einfach wirklich Angst haben, dass sie sich sowas nicht leisten können. Und das führt genau dazu, dass ganz viele Leute einfach wirklich stumm zahlen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Mahnungen waren es, Christian? 10.000? Ja, also das muss mindestens, also das haben bei uns angerufen, wir haben es gar nicht geschafft, sie zurückzurufen, waren 2.000 bei uns in den letzten 5 Tagen, ne? Also seit Samstag. Dann rechne mal, was vielleicht 5.000 Leute, die einfach stumpf zahlen, was das für eine Summe ist. Also die Kanzlei, die kann die Säckhocken knallen lassen. Ja, das kann sein, aber es kostet auch eine Kleinigkeit, 30.000 Abmahnungen zu verschicken und die führen ja angeblich 500 Telefonate mit Abgemahnten. Also da muss man sagen, es muss auch was reinkommen, sonst macht die Kanzlei wahrscheinlich ein riesen Minusgeschäft. Das ist jetzt nicht so, dass das alles gar nichts kostet, diese riesen Druckstraßen. Es ist nur natürlich günstiger als das klassische Anwaltsgeschäft, wo wir Fall für Fall einzeln betrachten. Es ist natürlich netter oder man kann schneller damit Geld verdienen, wenn das sozusagen so im Massengeschäft geht. Das ist schon klar. Aber es muss auch was reinkommen. Wenn gar keiner zahlt, ist schlecht. Also gewisse Quoten müssen ganz bestimmt erreicht werden. Christian, ich zerfließe in Mitleid, dass die auch Kosten dafür haben, mit was sie da die Leute überziehen. Kann man ihre Kosten unter Umständen noch ein bisschen steigern, wenn sich das als rechtswidrig, wenn das mal als rechtswidrig entschieden wird, könnte man ihnen einen reinwürgen, indem man in irgendeiner Form Schadensersatzforderungen erhebt? Klar, man könnte seine eigenen Anwaltskosten dann geltend machen und sagen, so Leute, ihr habt mich jetzt Unrecht abgemahnt, ich habe mir deswegen einen Anwalt genommen, dadurch sind mir Kosten entstanden und die zahlt ihr jetzt bitte schön. Und wenn das 30.000 Leute machen, dann wäre das eine sehr bedeutende Sache. Ich schätze aber, es werden so vielleicht 5 bis 10 Menschen machen, also ihre Anwaltskosten einfordern. Denn dafür muss man Geld in die Hand nehmen, dafür muss man einen Prozess anstrengen, muss den durchziehen und nicht über eine Instanz, sondern garantiert über 3 Instanzen. Es ist ganz klar, dass solche Musterprozesse nicht schnell vom Tisch zu kriegen sind. Das heißt, die praktische Gefahr für die Kanzlei Uhrmann und Kollegen, dass hier was zurückkommt, beziehungsweise für Uhrmann sowieso nicht, sondern für die Archive AG, die ist gering und im Zweifel sind die nachher platt, sind insolvent. Dann hat man Kosten gehabt, verklagt die. Ist nicht so, dass ich keinem raten würde, das zu machen, aber das würde ich jetzt nicht machen, wenn ich das Geld dringend bräuchte, sondern ich würde es nur machen, wenn ich, sagen wir mal, ein bisschen Spielgeld habe, dann kann man sich das leisten. Sag mal, Christian, wenn man das Ganze standardisiert, das ist einfach nur mal so eine Frage, wenn man das Ganze standardisiert machen würde, ist das denn möglich? Weil dann könnten wir ja vielleicht so eine Schnittstelle programmieren, wo Leute sich eben anmelden, die abgemahnt wurden und dann in einem Wasch vertreten werden. Dann haben wir ja wieder das Gleiche, was wir den Richtern hier vorwerfen. Keine Prüfung im Einzelfall, sondern so ein automatisiertes Durchwinken. Aber klar, wir lassen uns mal die ersten Akten kommen, gucken mal, was drinsteht und dann schauen wir mal, was hier an Standardisierung möglich ist oder nicht sozusagen. Wir schlagen mit Standards zurück, so wie die mit Standardisierung die Menschen abgemahnt haben. Also um ehrlich zu sein, da tun mir die Gerichte ja schon wirklich leid. Ne? Aber wir haben jetzt hier die Möglichkeit, gerade ungefähr 1.000 Menschen zu erreichen. Deswegen auf jeden Fall die Bitte, wer da irgendwie betroffen ist oder wer aus seiner Umgebung eine Betroffene kennt, bitte gucken und die darauf aufmerksam machen, dass, wenn sie was bezahlt haben, ein Ohr an der Presse halten und gucken, auf jeden Fall rückfordern, im besten Fall Schadensersatz oder sonst irgendwas, wendet euch an einen Rechtsanwalt, ne? Weil das kann dann richtig teuer werden für UNC und das wünschen wir ihnen, glaube ich, alle. Okay, gleich beginnt das Nachtjournal. Das will ich eigentlich ganz gerne gucken. Genau, das ist nämlich das Stichwort. Deswegen näherte sich auch meine Moderation hier dem Ende. Ich freue mich total darüber, dass wir über solche Themen hier reden können. Haben vielleicht wieder ein bisschen piratige Positionen klar gemacht, haben über aktuelle Dinge informiert. Und ich würde mich ganz arg freuen, wenn sich da was Neues ergibt, wenn das durchaus noch in die nächste Runde gehen könnte. Von mir aus gerne. Wird auf jeden Fall in die nächste Runde gehen. Wie gesagt, die nächsten Dinge, die liegen ja noch an. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle eine 10-Minuten Pause. Ich sende ein bisschen Musik und dann können wir ja im Anschluss noch eine freie Diskussionsrunde machen für die, die noch im Radio mithören wollen. Ich würde sagen bis 0.30 Uhr und dann machen wir Feierabend, weil dann kann man eventuell noch drüber diskutieren, was im RTL-Nachtjournal lief. Genau, dann vielen lieben Dank ans Nebelhornradio, an den Bruno, an den Datenpirat, selbstverständlich an den Whistleblower, an den Daniel, an den Thorsten, der schon weg ist, an den anderen Daniel und an den Christian, der über Telefon zugeschaltet war. Und eine wunderschöne gute Nacht. Danach offene Diskussion im oberen Raum vom Pornoengel. Aber das Radio bleibt online. Bis, wie gesagt, 0.30 Uhr bleiben wir mit der Sendung online. Jetzt 10 Minuten Pause. Kann jeder auf Toilette gehen, gucken, was er kommt, was er sieht und ja, noch was zu trinken holen. Bis gleich. Ja, euch allen einen schönen Abend erstmal und danke für die gute Aktion, ne? Und Gruß an den werten Herrn oder die Dame, von der diese Dokumente kommen. Euch auch allen eine gute Nacht und ich habe nichts gegen RTL. Alles klar, ciao, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.